extremist. I'm a narrow extremist. In the lab like a chemist. In the lab like a chemist. Fuck a normie opinion. Fuck a normie opinion. All my boxes run linen. All my boxes run linen. Make crypto scary again. Again. Talking back on they wonder who win. Who win. When the bank circulation ignore regulation. Bailouts and fair printing and constant inflation. Back when Bitcoin meant making a change. Back before Lambo Moose shit was the rage. Back before Ross was stuck in a cage. Back when our stream was in a vase. Back when OGs would still make a waste. Back before press was printing first page. Back when the banks still had a hurt. Back when our wallet was built by a merc. Taking it back, this my Genesis block. Cypherpunk shit, yeah, I guess they forgot. Encrypted partition is D-card edition. Talking for scanning like boats on a dock. PGP keys over likes and repost. I got paper wallets, hope it ain't lost. I'll say like this, it's strapped up like a high tech. Rotated identity, skip run like toes. Taking it back, this my Genesis block. This my Genesis block. Taking it back to the day. This my Genesis block. Yeah, taking it back to the day. Yeah, this my Genesis block. Three letters surveillance, this my Genesis block. Yeah, this my Genesis block. Three letters surveillance, treating them like gods. Torgas a bundle, remixing my hops. Wanting more freedom from world acting clown. Rio gon' float, the fake gonna drown. Shout out Satoshi, never cashing out. If Bitcoin established was the payment route. Wonder if Blockstream figured it out. Or if the banking system had them all bought out. Sell out. Been on Reddit for wanting big blocks. When did the hackers start giving TED Talks? Scaling solutions, choosing to walk. When fees go up, the banks feel the love. The mining solutions, gatekeeper of sorts. Fractional reserve like the feds going short. Thought crypto was freedom from central control. Atomic sauce for freedom from the last resort. Taking it back to the day, this my Genesis block. This my Genesis block. Taking it back to the day, this my Genesis block. Yeah, yeah. Taking it back to the day, this my Genesis block. This my Genesis block. This my Genesis block. Herzlich willkommen zum Monero Mumble im Juni 2021. Wir von der Partie sind Till und Krischer. Hallo Till und Krischer. Hallo Alex. Hallo Alex. Schön, dich wieder zu hören oder euch zu hören. Wir hatten ja jetzt letzten Monat im Mai zum ersten Mal, glaube ich, die Sendung ausfallen lassen, weil bei uns allen richtig viel los war und wir keine Zeit hatten. Und es ist auch einiges passiert. Genau, deswegen die Sendung heute ist einfach umso gepackter als sonst und wir haben auch ein neues System, wie wir jetzt die Sendung intern vorbereiten und dann letztendlich auch an euch ausliefern, weil wir benutzen jetzt ein Online-Tool, das mit Markdown formatiert ist und das haben wir alle drei jetzt vor uns und wir werden das auch so später dann als Shownotes posten. Das heißt, ihr guckt praktisch auf das gleiche wie wir und wir hoffen so ein bisschen, dass die Shownotes dann halt noch lesbarer sind, dass sie noch konsistenter sind tatsächlich mit dem Fluss der Sendung und dass ihr eben genau die Sachen auch nochmal nachschauen könnt, die euch interessieren. Deswegen gleich zu Beginn, wenn ihr jetzt hier die Folge im Nachgang hört, dann habt ihr bestimmt jetzt auch hier den Monero Extremist von Crypto Bear gehört. Für die Leute, die jetzt live dazuschalten, das werdet ihr euch am Ende vielleicht nochmal anhören müssen in den Shownotes dann. Ich finde es einfach ein so cooler Channel, aber da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Till, willst du uns losstarten mit den Zahlen, Daten, Fakten über das Monero-Netzwerk? Das können wir gerne machen, oder wollen wir erst einmal die Themenliste durchgehen? Oh ja, stimmt. Stimmt, first things first. Also, kurzer Überblick. Wir werden natürlich wieder mit den Zahlen, Daten, Fakten einsteigen. Da gibt es auch ein paar schöne Meilensteine zu feiern. Dann sprechen wir über die Updates der verschiedenen Wallets und was sich so getan hat. Wir sprechen über die CCS-Proposals, wobei da gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. Und dann gehen wir in tagesaktuelle oder monatsaktuelle Themen rein, eben große Headlines, die für Monero passiert sind in den letzten 2 Monaten jetzt. Und dann haben wir noch eine coole Kategorie, die heißt Should Have Used Monero oder kurz SHUM. Das ist so auch intern bei Till, Krischer und mir zu so einem Hashtag geworden, wenn wir irgendwelche Geschichten teilen, wo eben die Transparenz von Bitcoin Leuten Probleme bereitet hat, ist immer das Stichwort dazu SHUM und da werden wir auch ein paar gute Beispiele kennenlernen und dann zum Abschluss haben wir noch ein paar Audio-, Video- und Leseempfehlungen, wenn euch der Monero-Content vom Monero Mumble einfach nicht ausreicht und ihr da noch weitergehend euch informieren wollt. Gut, dann würde ich jetzt sagen, Till, ZDF. So soll es sein. Also mit Stand heute, dem 13.06.2021, 10 Uhr, haben wir folgende Zahlen zu vermelden. Zwar zum einen die Monero-Emission liegt aktuell bei 17.930.735. Das heißt, es verbleiben nur noch 201.265 Moneros bis zum Einsetzen der Tail-Emission. Das entspricht einem Anteil von 98,9%. Ja, also ihr habt nur noch 1,1% frei. Bitte? Okay. Also 1,1% verbleiben noch, bis diese Tail Emission einsetzt. Grisha, an der Stelle sollte ich gerade irgendwas ergänzen. Ich habe es schon wieder vergessen. Was war es noch gleich? Dass der Block Reward aktuell unter 1 XMR ist. Genau, das war's. Also, der Block Reward ist unter 1 gerutscht. Also, das Mining wird härter, die Hashrate geht hoch. Dazu haben wir aber gleich noch einen Punkt. Der Monero kostet aktuell knapp 200 € bzw. 0,068 Bitcoin. Die Blockchain ist Stand heute Morgen 103 Gigabyte groß. Also, da haben wir jetzt auch die 100 Gigabyte Grenze gerissen. Die hätten wir auch schon in der Mai-Sendung gerissen, wenn wir sie denn veröffentlicht hätten. Die Monero-Transaktionen liegen aktuell bei 34.218 und das war der Höchstwert, das war der neue Rekord und der war vom 21.05.2021. Und die aktuellen liegen, glaube ich, bei 21.500 Transaktionen. Die Hashrate ist bei 2,6 Gigahashes pro Sekunde und was ist hier? Monero Mai, 9% der Transaktionsmenge von Bitcoin, neues All-Time-High. Ja, also im Mai hat Monero 9% der Transaktionen vom Bitcoin-Netzwerk auch gehabt. Ne? Also man muss mal sich das geben. Obwohl Monero so viel kleiner ist in Sachen Marktkapitalisierung als Bitcoin, sind wir in jetzt einem Jahr von so 3-4% auf bis zu über 9% jetzt schon so im Verhältnis, ne? Also, das heißt, alle Bitcoin-Transaktionen sind 100% ja. Und der Anteil von Monero im Verhältnis dazu wäre dann 10%. Das ist echt viel. Ja. Ja, ganz genau. Also, wir hatten jetzt im Mai zum Beispiel 7,8 Millionen Bitcoin-Transaktionen, aber wir hatten 720.000 Monero-Transaktionen. Und jetzt musst du bedenken, für diese Monero-Transaktionen wurden sehr viel weniger Gebühren bezahlt. Und gleichzeitig sind 100% der Monero-Transaktionen privat und 0% der Bitcoin-Transaktionen privat. Ja. Aber ich meine, also sehr viele Transaktionen bei Bitcoin sieht man ja auch nicht, weil sie halt auf Börsen stattfinden. Ne? Ich meine, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Da gibt es ja auch noch so eine Dunkelziffer, dass diese Monero-Transaktionen da ja quasi noch wesentlich höher wären. Aber okay, das ist halt börsenintern und nicht auf der Blockchain. Jo. Dann der nächste Punkt, die Updates. Ich bin das im Vorgang zur Sendung einmal kurz durchgegangen. Es gab für alle Wallets, die wir jetzt nennen, gab es Updates. Also das heißt, wenn ihr eine oder mehrere von diesen Wallets im Einsatz habt, lohnt sich mal den Aktualisierungsbutton zu klicken. Und zwar sowohl das Command-Line-Interface von der Monero-Wallet als auch die GUI-Variante. Die wurden beide aktualisiert, allerdings wirklich nur kleine Fehlerreparaturen, so dass da jetzt keine neuen Features irgendwie groß reingekommen sind. Für Cake Wallet gab es ein neues Update und für die Monerujo Wallet gab es neue Updates. Also wenn ihr irgendwas davon im Einsatz habt, dann einmal aktualisieren. Dann warte kurz zu Cake Wallet. Die haben jetzt Litecoin integriert. Also Cake Wallet unterstützt jetzt sowohl Monero, also Monero First immer noch, aber auch Bitcoin und Litecoin. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum Litecoin? Und ich fand das ganz lustig. Dadurch, dass Bitcoin-Transaktionen recht teuer sind, hat sich Litecoin, eben weil es auf ultra vielen Börsen und eigentlich auch bei vielen Händlern akzeptiert wird, ja, so der Trittbrettfahrer von Bitcoin, auch weil die Implementierung, wenn man Bitcoin implementiert und Litecoin implementieren, ist relativ simpel dann, hat sich Litecoin als Silber zu Bitcoins Gold entwickelt und wird oft dafür benutzt, um eben von zum Beispiel Coinbase in Monero zu wechseln. Ja, weil bei Coinbase kann man Litecoin kaufen und dann kann man zum Beispiel mit Cake Wallet einfach diese Litecoin über ChangeNow in XMR verwandeln. Fand ich nur einen interessanten Use Case, der sich eben so aus der Dynamik des Crypto-Space aktuell entwickelt hat. Was, glaube ich, auch noch eine Besonderheit von Litecoin ist, aber da könnt ihr mich gerne korrigieren, falls ich mich irre, aber viele der der neuen Features, die in Bitcoin geplant werden, ja, also die irgendwie per Softfork mal in der Umsetzung gedacht sind, die werden zunächst dann auch häufig in Litecoin getestet. Das also ist quasi so, ja. Ein Testnet mit Wert. Genau, also zum Beispiel SegWit wurde zuerst auf Litecoin aktiviert. Einfach, Litecoin ist halt eine kleinere Community, ein kleineres Netzwerk. Man kann da natürlich auch aggressiver vorgehen, weil nicht so viel Wert drin gespeichert ist wie bei Bitcoin. Und deswegen wurde zum Beispiel SegWit zuerst auf Litecoin aktiviert und ist jetzt eben auch, glaube ich, bei Taproot zuerst dran gewesen und hat Taproot implementiert und aktiviert. Aber da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ja, aber das wäre wieder so der gleiche Mechanismus. Die Technologie wird für Bitcoin entwickelt und bei Bitcoin ein Riesentamtam darum, bis das endlich den Weg tatsächlich ins Protokoll findet oder bis in die Software. Und bei Litecoin, die sind da eben viel schneller. Und sobald das dann da fertig ist, mehr oder weniger, können die das schon aktivieren und implementieren. Ja. Ich glaube, dass auch einfach sowas wie Atomic Swaps viel sinnvoller ist bei Litecoin, weil zum Beispiel bei Monero und Bitcoin Atomic Swaps ist es möglich, sozusagen den anderen die Gebühren zahlen zu lassen, obwohl gar kein Trade zustande kommt. Und dadurch verliert dann die Partie, die die Bitcoin-Transaktion macht, die verliert dann die Gebühren, die dadurch ausgegeben werden. Und ich glaube, dass es mit Litecoin einfach viel sinnvoller ist, auch Atomic Swaps zu machen, weil dann dieses einfach wegfällt, weil die Gebühren eigentlich fast bei null sind. Ja, oder zumindest auch erstmal, um dieses Problem zu beheben, bevor man es dann in Bitcoin implementiert. Ne? Ja. Ja, und was auch noch ist, bei Litecoin werden auch Dinge von Bitcoin implementiert, die bei Bitcoin mal auf der Agenda standen, aber dann nie kamen, wie zum Beispiel Mimblewimble, was ja jetzt auch in Litecoin kommt. Und nicht auch Confidential Transactions? Also hatten die da nicht auch irgendwie ein Proposal, um die zumindest so optional reinzumachen? Ja. Aber ich finde das ein guter Punkt hier von Unknown. Vielleicht sagst du gleich nochmal, wer du bist. Aber genau, bei diesem ganzen Atomic Swap Gedöns, dadurch, dass es trustless und dezentral ist, brauchst du halt mehr Transaktionen on-chain, ja. Und du musst dich halt auch vorbereiten für die eventuellen Fälle, dass es nicht zu einem reibungslosen Swap kommt, sondern dass es halt einer von den Fallback-Szenarien aktiviert wird. Und das sind alles Transaktionen, die on-chain passieren müssen. Und das kann bei Bitcoin eben schon ins Geld gehen. Also ich wollte nur mal sagen, wer ich bin. Ich hatte letztens vor 1-2 Monaten oder sowas einfach mal Monero gesucht auf YouTube und mal nach den Upload-Datum gefiltert und bin dann einfach hier drauf gestoßen und fand es einfach cool, dass es auch eine deutsche Community gibt, die sowas macht. Ich kenne bis jetzt nur sowas wie Monero Talk oder Monero Community, die auch immer solche Talks machen, aber sowas in Deutsch habe ich noch nie gefunden irgendwo und dann dachte ich, da gucke ich doch einfach mal rein. Ja, nice, jetzt bist du beim ersten und größten deutschen Podcast von Monero gelandet. Exakt. Und wir sind auch der Einzige. Leider. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit den Börsen und Diensten. Bei BISC gab es auch ein Update. Also wer BISC nutzt, sollte auch da mal aktualisieren. Und bei Haveno, das ist ja quasi dieser BISC-Fork, der Monero als Base-Currency einsetzen möchte. Da war ich vorhin nochmal auf der GitHub-Seite. Also ein Release gibt es nicht. Was aber vielleicht interessant ist, die werden inzwischen gesponsert, sowohl von Samurai Wallet, also unter anderem von Samurai Wallet und auch von Cake Wallet. Also haben sie zumindest schon mal finanzstarke Partner jetzt auch im Hintergrund. Und die Entwicklung ist da auch noch recht aktiv. Also der letzte Commit ist jetzt gerade 10 Tage her. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Und sobald es da was Neues zu berichten gibt, reichen wir das natürlich gerne hier in der Sendung nach. Ich glaube, dass auch Leute, die sich vielleicht ein bisschen auskennen mit wirklich den Code schreiben, dass sie da mal reinschauen können, weil es gibt da mehrere Bounties gerade noch auf der GitHub-Seite von Haveno. Und wenn es da etwas gibt, womit sich jemand auskennt, dann kann man da auch mal reinschauen. Da gibt's auch was bisschen Geld, was man dadurch verdienen könnte. Die benutzen Java, gell? Ja. Also genau, Shoutout an die Java-Community, guckt euch Haveno an, macht das Gutes für die Welt und für Monero, holt euch die Bounties. Sehr gut. So, dann habe ich gerade noch mal schnell ins CCS geguckt, ins Community Crowdfunding System. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und zwar gibt es jetzt den Entwurf, halt ein Bazaar. Also wer es nicht kennt, Bazaar war halt auch oder ist immer noch eine Anwendung, wo man Güter und Dienstleistungen verkaufen kann gegen Kryptowährungen. Und zwar betreibt da jeder seinen eigenen Shop. Ja, also das ist dann nicht eine zentrale Seite, wo man seine Artikel reinstellt, sondern das ist eine Software, in der jeder seine eigenen Artikel verwalten kann und eben ja halt anbieten kann. Das war ursprünglich mal alles auch noch zusätzlich übers Tor-Netzwerk geroutet, ist es jetzt, glaube ich, leider nicht mehr. Aber es gibt jetzt eben den Entwurf im Community Crowdfunding System, das Ganze eben auch ja, zu kopieren und dann eben auch Monero als Base Currency einzusetzen. Und das fände ich eigentlich ganz gut. Das wäre ja auch eine super Ergänzung zu Haveno. Ja, also Haveno ist dann eben der Tausch von Währung zu Währung. Und dieser Bazaar-Fork wäre dann eben der Tausch von Monero zu Sachgütern oder Dienstleistungen. Also da, das fände ich sehr interessant. Ich hatte da nochmal letztens was Lustiges gefunden. Nämlich ich war im Tor-Netzwerk unterwegs und bin dann noch auf eine Anzeige gestoßen von einem Fake-Shop, wie es sich herausgestellt hat, wo du sozusagen auch gegen Monero Waren kaufen konntest. Und dieser Shop war eigentlich relativ gut aufgebaut, der sah auch relativ seriös aus, aber habe ich dann gesehen, dass das Fake war, weil die meisten Anzeigen von Bots erstellt wurden und sozusagen die Gebühr, die du zahlen musstest, um ein jemand zu werden, der da hochladen kann und auch Anzeigen aufstellen kann, die war irgendwie bei $30. Und ich denke mal, dass es einfach alles nur Fake war, nur um dieses Geld sozusagen einzusahnen. Aber ich finde die Idee auch relativ gut, einfach einen Shop zu machen, wo du, keine Ahnung, wenn du eine Farm für Tomaten hast, dann kannst du deine Tomaten verkaufen online für Monero und dann profitiert jeder davon, würde ich sagen. Also ich habe es selber auch schon mal ausprobiert. Ich hatte einen Domainnamen so aus dem Krypto-Bereich, den habe ich da mal reingesetzt bei Bazaar und so. Also einfach nur, um das auch mal getestet und probiert zu haben. War also wirklich einfach zu handhaben. Und ja, wenn die neue Software genauso einfach wird, dann wäre es echt nett. Meinst du eigentlich, wenn du von Bazaar sprichst, Open Bazaar? Ja. Ja, okay, und das soll geforkt werden jetzt. Also ich weiß nicht, ob es einen direkten Fork sein soll. Nein. Also ich bin hier gerade auf dem Proposal, der will ein any E-Commerce App ist incomplete without a beautiful crafted client application. A web client written in React.js would be fast and responsive and would work on a wide variety of devices. Also so wie ich es verstehe, ich hatte da nämlich auch mal so eine ähnliche Idee. Man könnte nämlich eine ähnliche Technologie, wie wir bei TippXMR verwenden, auch für was anderes benutzen, also diese WebAssembly Wallet, dass du ultimativ zwar eine Wallet bedienst, aber dass du die halt nur mit Knöpfen bedienst und dass dann da ein Knopf ist, bezahle 0,003 XMR oder so und du drückst da drauf und im Hintergrund macht deine Wallet praktisch die Transaktion direkt fertig an den Recipient und so weiter. Deswegen, ich finde das eine echt coole Idee und ich muss auch sagen, ich finde es super schade, dass Open Bazaar irgendwie nicht so richtig aus den Puschen gekommen ist, weil das ist genau die Art von Technologie, die wir brauchen, um zensurresistent zu werden. Ich verstehe auch gar nicht, also ich habe es jetzt länger schon nicht mehr in der Hand gehabt und getestet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei meinem letzten Versuch auch gar keinen eigenen Tor-Server mehr aufgemacht hat. Und warum dieses Feature da rausgeflogen ist, das müsste mir auch nochmal einer erklären, aber das müssen wir vielleicht mal nachreichen dann. Gut, dann würde ich sagen, Moment. Ja. Eine Sache noch. Ich möchte es nur nochmal hervorheben, weil ich finde, das ist bei Monero echt wirklich toll. Für die Leute, die jetzt hier vielleicht zuhören, die das Projekt noch nicht so richtig kennen, so ein Momentum, um die Developer-Community zu haben. Ja, wir haben jetzt hier gerade Haveno angesprochen, was ein ultra krasses Projekt ist. Ja, das ist ein dezentraler Marktplatz mit Monero First, wo kein scammy Fundraising gemacht wird, sondern das sind trusted Leute aus der Community, die sich eine Reputation erarbeitet haben, die jetzt hier was in die Hand nehmen. Und auch diese andere Idee, das ist jetzt nur, sag ich mal, ein Proposal, aber man merkt, dass da Leute an Monero dran sind, die selber auch was kreieren können und die das Ganze weiterentwickeln können. Ich finde, das ist ultra viel wert. Und bei vielen anderen Coins im Space gibt es genau das eben nicht. Ja, da gibt es dann Leute, die GIFs erstellen, aber es gibt keine Leute, die was weiß ich, eine Java-Applikation programmieren. Was ich nochmal hervorheben wollte, ist, dass es gibt ja jetzt viele Projekte, die sozusagen geplant werden oder wo Leute gute Ideen haben. Aber was ich finde, was auch eigentlich sogar noch wichtiger ist, um Monero sozusagen wirklich an die breite Masse zu kriegen, ist sowas wie Tutorials, Guides und Videos über Monero auch öffentlich zu stellen, zum Beispiel auf YouTube oder wo man halt viele Leute erreichen kann. Ich hatte jetzt die Idee, mit mir und einer Freundin einen Kanal zu machen, wo man in 3 Sprachen sozusagen Monero-Tutorials macht, so dass man auch so viele Leute erreicht wie möglich. Und ich finde es einfach immer wieder gut zu sehen, wenn Leute sich da sozusagen viel Arbeit machen und dann auch wirklich gute Tutorials rausbringen, wo auch jeder was davon hat, auch Noobs. Ja, Mann, ist absolut wichtig. Es gibt schon ein paar geile, so kleine Videoschnipsel auch von Monero auf YouTube, die sind, glaube ich, aber alle auf Englisch. Und in Deutsch fehlt sowas meiner Meinung nach komplett. Und ja, also. Und also wie gesagt, es gibt ja genau dafür gibt es ja dieses CCS-System, ja, also wo dann, wo man selber solche Ideen quasi reinstellen kann und sich dann aus der Community finanzieren lassen kann. Und das greift halt alles sehr schön ineinander. Also wenn du den Kanal machst, melde dich mal wieder bei uns. Dann können wir den hier auch vorstellen. Ja, alles klar. Ich hatte das erste Videoskript, das wird sozusagen ein Monero Operation Security Guide, also OPSEC, wenn ich das so sagt. Hatte ich jetzt fertig gemacht, wollte ich auch hochladen. Konnte ich aber aus irgendeinem Grund nicht auf den Reddit hochladen, weil das anscheinend geflaggt wurde von Automoderator, aber ich kann das auch gerne reinschicken, wenn ihr wollt. Sehr gerne, ja. Ja, gerne, ja. Nur noch mal ein ganz kurzer Nachtrag. Also ich war jetzt gerade oder bin jetzt gerade noch mal auf der GitHub-Seite von Open Bazaar und das letzte Release ist auch von Dezember 2020. Also da ist seit einem halben Jahr keine neue Version veröffentlicht worden. Also so richtig vorwärts geht's da in dem Projekt wohl auch nicht mehr. Also von daher, allein deswegen ist es schon sinnvoll, noch eine Alternative dazu zu haben. So, jetzt News. Wer fängt an? Hallo, hallo. Ja. Mute-Button, Entschuldigung, Leute. So. Zu viele Fenster offen. Finde ich auf jeden Fall cool, noch kurz zu Unknown hier. Was mir eingefallen ist, wenn man so Tutorial-Videos macht, finde ich es immer wichtig, das für verschiedene Operating-Systeme zu machen, weil ich habe so das Gefühl, gerade für Noobs, wenn du nicht genau das machst oder genau das benutzt, was die auch benutzen, dann ist so, bei mir ist der Knopf aber nicht da und dann steigen die manchmal schon aus. Deswegen neben den Sprachen, ich finde das gut, dass ihr mehrere Sprachen machen wollt, aber ich würde auch mehrere Operating Systems machen, einfach um ja die Leute da abzuholen, wo sie eben sind. Da kann man das einfach in dem Video einfach selber, das dauert ja ein paar Sekunden, wenn man sozusagen die gleiche Handbewegung einmal macht, einmal in Linux und einmal in Windows und einmal in macOS reinhauen, dann passt es auch. Ja, finde ich super, dass ihr das macht. Ich habe das auch mal probiert, aber ich habe nur ein Video gemacht, wie man sich eine Cake Wallet einrichtet und ja, gut. Ich habe also, das mal für Monero gemacht. Sehr gut. Ja, dann kommen wir zu den aktuellen News und zwar hier, die Task Force geht gegen anonyme Kryptowährungen vor. Genau, ich habe den Link gerade geklickt, der scheint aber irgendwie defekt zu sein. Ich habe den jetzt schon neu gefunden, werde den gleich nochmal austauschen. Also vielleicht mal kurz ein Satz aus dem Artikel. Also mehrere amerikanische Ministerien und Sicherheitsbehörden wollen heute offenbar Pläne vorlegen, um Kryptowährungen stärker zu regulieren und Missbrauch zu bekämpfen. Das war jetzt eine Meldung vom 29.04. Seitdem habe ich aus der Richtung noch nichts wieder gehört, aber auf jeden Fall scheinen es halt, ja, also es scheint eine Taskforce ministerialübergreifend zu geben und auch behördenübergreifend zu geben, die sich dem Thema Kryptowährung ja, annehmen wollen. Ich glaube, was auch ein großes Thema gerade ist in Bitcoin, ist, dass viele große Pools jetzt auch wie heißt es nochmal, Complaining Pools, denke ich mal, weiß nicht genau, werden, wo die sozusagen auch nur Compliant, meinst du? Ja, genau, sorry. Auf jeden Fall, die es wird sozusagen nur das gemeint, was für Firmen wie CipherTrace und so auch als eine gute Transaktion gilt. Und das genau, macht da zum Beispiel, wir, ja. Also ich weiß nicht, ob wir da in der letzten Sendung drüber gesprochen hatten oder ob ich das nur für die Mai-Sendung mal rausgenommen hatte. Es gab ja diese irgendwie North American Mining Association, ne, die sich da zusammengetan hat, die irgendwie all ihre Rechenpower bündeln wollten und damit quasi ein Zehntel des Bitcoin-Netzwerks an Hashrate beisteuern wollten, wenn ich das irgendwie richtig mitbekommen habe. Und da sollte das genauso greifen, dass halt quasi nur Transaktionen gemeint werden oder in die Blöcke geschrieben werden, die halt irgendwelche speziellen Compliance-Anforderungen erfüllen und andere Blöcke eben nicht. Bei 10% ist es ja noch, also ist es auch schon ärgerlich, aber wäre natürlich schlimm, wenn das weiter um sich greift. Ja, das nennt sich halt auch Zensur, ne? Ja. Mining-Zensur. Ja, das ist doch eigentlich erst jetzt im letzten Monat wirklich hochgekocht, dass Marathon hier, dieser, ich glaube, es ist ein kanadischer Mining-Pool, eben compliant ist und da so eine Welle losgetreten hat. Und da war doch auch diese Geschichte mit Elon Musk und Michael Saylor, dass, also für die Leute, die da nicht auf Twitter unterwegs sind, ja, Elon Musk ist ja auf den Doge gekommen, also auf Dogecoin und aber auch auf Bitcoin. Michael Saylor hat ihn dann so Anfang des Jahres, sag ich mal, unter die Fittiche genommen und dann hat ja Elon Musk mit Tesla Bitcoin gekauft und auch Bitcoin akzeptiert praktisch für Tesla-Autos und dann aber auf einmal hat er seine Meinung wieder geändert und hat gesagt, oh nein, Bitcoin ist ja ganz energieverschwenderisch und Tesla steht doch für grüne oder erneuerbare Energie, wir können das nicht mehr machen, wir akzeptieren jetzt keine Bitcoin mehr. Und dann kam da ein Riesenstorm, ja, von der Twitter-Community oder von der Bitcoin-Twitter-Community, die vorher Elon Musk noch als den Messias gefeiert haben und gesagt haben, ja, endlich, ja, in retrospect, it was inevitable, sage ich nur mal dazu, und Laser Race killed 100k und so weiter. Und die haben sich dann auf einmal alle gegen Elon gestellt und gesagt, du bist schlecht, ja, du bist ein Normie und so weiter, geh mal wieder deinen Dogecoin chillen. Und Michael Saylor hat sich dann so als Mediator praktisch eingeschaltet und gesagt, ja, jetzt kommen jetzt, lass mal wieder alle an einen Tisch holen und hat dann eben Elon Musk mit den Minern da an einen Tisch gebracht. Und ich glaube, die Miner haben dann gesagt, ja, wir wollen jetzt hier, wir geloben, grüne Energie zu benutzen. Und ich meine, im gleichen Atemzug haben die eben auch gesagt, ja, und hier Compliant Mining zu betreiben. So hatte ich die Geschichte im Kopf. Ich finde es so heftig, Mann. Da will man doch jetzt mit Bitcoin so ein paar Probleme vom Fiat-Geldsystem lösen. Ne? Verifizierbarkeit, Geldmenge, Dezentralität, bla bla bla. Und vergisst einfach und ignoriert einfach Fungibilität so komplett. Obwohl man schon eine Lösung hat, ja. Aber alle stützen sich auf den Bitcoin und praisen ihn als die Lösung für alles. Naja. Gerade Michael Saylor ist halt so einer, ja, der ist ja jetzt gerade so der neue Andreas Antonopoulos für die Bitcoin-Szene, habe ich so das Gefühl. Also die, naja, sagen wir mal für die Trader vielleicht, aber. Ja, genau, also, aber das, was früher so Andreas Antonopoulos war, ja, dass du Videos und Clips von ihm teilst und dass er schlaue Sachen und so weiter sagt, das habe ich jetzt so das Gefühl, dass Michael Saylor, weil eben alles, was er sagt, ist, there is only Bitcoin, the number goes up und so weiter. Und was ich lustig finde, ist, er hat ja auch gesagt, ja, maybe you need a Monero, ja, maybe, und dann hat er ja noch so gesagt, Monero ist vielleicht zu gut, ja, Monero ist zu gut, weil sie anonym sind und dass die, also in dem Kontext, dass die Regulatoren es nicht zulassen würden, deswegen ist Monero zu gut, praktisch für seinen eigenen Untergang bevorbestimmt und Bitcoin, weil es ihm nicht so gut ist, kann sich da durchmogeln. Das ist zumindest Michael Saylors These. But what about those people where convenience isn't the number one requirement? They want to buy something illicit or something our government wouldn't look too kindly upon. Or they just want general privacy, you know, maybe in people living in authoritarian regimes. What about that scenario? We still need to think about those people, right? If somebody wants privacy and they really feel strongly about it, then maybe you need a Monero, you need something like that. And if so, the market will determine that. If Bitcoin diverted all of their energy to make itself private and became known as a network of complete and utter privacy, it probably is counterproductive to its own interest. Because you don't want the United States government to say Bitcoin is completely private. There's no way you're going to get $100 trillion to flow into Bitcoin if its use case is directly against the interest of a government that is within, right? So you don't want to be that good. If somebody wants privacy, maybe you need a Monero. Monero. It's that good. Monero. Reasonably private. Learn about Monero at getmonero.org. Ich glaube, dem geht es letztendlich gar nicht um die Werte, die am Anfang hochgehalten wurden, so Zensurresistenz, ja, wir müssen den Staat und Geld trennen, sondern dem geht es natürlich letztendlich darum, dass er möglichst viel Profit für MicroStrategy generiert und für sich selber am Ende auch. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, er ist der Rattenfänger von Hamel und die ganze Crypto-Community läuft so hinter ihm her, weil sie so, oh ja, die Gains. Und der sagt das, was wir hören wollen. Genau, die haben total vergessen, worum es eigentlich geht. Ja, dass wir eben hier diese Cypher-Money haben, wo Timothy C. May sich schon in den 90er Jahren Gedanken zugemacht hat. Das ist ja eigentlich das, was Monero auch mit sich bringt. Und keine Ahnung, ich finde es sad. Alex, du sprichst mir aus der Seele. Ich lese mal vor, was Michael Saylor gestern getwittert hat, also ich retweetet habe und geschrieben habe, was für ein Bullshit-Tweet. Und zwar schreibt er, We finally have the technology with Bitcoin to empower billions of poor and working class people with property rights. Also ich übersetze mal. Wir haben endlich die Technologie mit Bitcoin, um Milliarden von armen Menschen und der Arbeiterklasse mit Eigentumsrechten zu versorgen, genauso wie ökonomischer Sicherheit, Freiheit von finanzieller Repression von dem Staat aus und Institutionen. Der Fakt, dass wir dazu Strom benutzen, Elektrizität, sollte einer unserer letzten Concerns sein, also unserer letzten Bedenken sein. Und ich hasse diesen Tweet so von Grund auf einfach, weil die armen Leute und die Arbeiterklasse sind Michael Saylor scheißegal. Als würde der sich dafür interessieren. So, naja. Ich habe, was mich vor allem zu dem skeptisch macht, ich habe ein altes Video von dem gesehen, wo er, also alt im Sinne von 5 Jahre, 10 Jahre, mittlerweile sieht er echt viel älter aus, wo er über Traceability und so weiter spricht und dass man doch Bitcoin so schön überwachen kann. Und ich glaube, das ist dem halt scheißegal. Ja. Also Privatsphäre ist für den kein Grund, warum er in Bitcoin investiert, sondern für den ist wichtig, dass es mathematisch hardcapped ist bei 21 Millionen. Und ich denke, er weiß selber, dass er immer in der Position sein wird, dass er, Michael Saylor, schon Privatsphäre in Bitcoin erreichen kann. Ja, wenn er dann die Experten anstellen kann und das Kapital hat für die ganzen On-Chain-Transaktionen, klar, ist es dem jetzt nicht so wichtig. Ja, aber gerade für die armen und schwachen Leute, die nicht das Geld haben, was weiß ich, $500 in Transaktionskosten zu stecken, die haben dann eben eine On-Chain-Transaktion und müssen die auch noch batchen oder so und haben überhaupt keine Privatsphäre mehr. Ja. Also ich glaube, dass einfach Monero auch in vielen vielen Aspekten auch besser ist als Bitcoin. Vielleicht hat es jetzt nicht diesen hart gekappten Emissionsrate, aber ich glaube, das ist auch nur wichtig für die Leute, die auch wirklich Profit damit machen wollen. Wenn du einfach nur Geld anlegen willst, dann kannst du es genauso gut auch in Monero machen. Das auf der großen Sicht wird es nicht so viel Minus oder Plus machen, so dass du eigentlich dein Geld auch behältst. Also ich finde, dass es mehr Sinn macht, da rein zu investieren, anstatt zum Beispiel in Bitcoin, weil viele nennen auch Bitcoin das digitale Gold, aber das ist für mich schon gestorben. Ja, total. Und ich meine, Bitcoin ist doch inflationär zurzeit. Monero ist auch inflationär zurzeit und wird es halt noch eine Weile bleiben. Trotzdem kaufen die Leute jetzt schon Bitcoin. Und keine Ahnung, ich meine, die Inflation von Monero ist doch lächerlich gering. Also ich verstehe es nicht. Und ob sich das nicht bei Bitcoin auch noch mal rächen wird, dass quasi es keine Fail Emission gibt, steht ja auch noch aus. Ne? Weil also niemand weiß, wie viele Bitcoin-Wallets inzwischen verloren sind wegen irgendwelcher verlorenen Private Keys oder sonst wie. Also das heißt, die finale Summe von 21, irgendwas Millionen, die wird es ja auch nie erreichen oder beziehungsweise werden da viele von gar nicht mehr bewegbar sein. Ja, und was ich auch geil finde, ist da dieses Meme, wo so ein Typ versucht, 2 Buttons zu drücken und er kann sich nicht entscheiden. Auf dem einen Button steht, clearing the mempool is a good thing. Und auf dem anderen steht, Bitcoin Transaction Fees will sustain the network, also will support the network after Mining ist zu Ende, ne? Also ich hatte da neulich auf Clubhouse auch noch ein gutes Gespräch mit dem Volker und hab ihn das auch gefragt. Und er hat einen Punkt hochgebracht, den ich interessant finde. Und zwar meinte er, der Punkt, wo das kippt, also wo mehr prozentualer Reward vom Block aus den Fees kommt und nicht mehr aus der Coinbase-Transaktion, mit anderen Worten, 51% aufwärts, der Belohnung des Miners wird nicht mehr dadurch bezahlt, dass neue Bitcoin kreiert werden, sondern dass eben Leute Transaktionsgebühren bezahlen. Dieser Punkt kommt natürlich schon viel früher als 2140, wo der Zeitpunkt ist, wo der letzte Bitcoin geschürft ist. Und das finde ich irgendwie interessant, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo Bitcoin sein Sicherheitsmodell unter Beweis stellen kann und muss. Ja, wenn wir sehen, dass die Fees prozentual 51 bis, sagen wir mal, 80% ausmachen, das ist dann wirklich schon so die Frage, kann Bitcoin damit die Sicherheit bewahrheiten? Weil ich glaube, wenn sie es damit können, dann können sie es mit 99% auch, ja. Aber ich glaube, dieser Switch, woher die Mehrheit kommt, und aktuell ist es, glaube ich, so bei 20%, ja, also ein Block gibt ja 6,25 und ich glaube, die Fees alle zusammen sind so fast ein Bitcoin. Ja. Okay, wollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Okay, dann, das war glaube ich auch noch eins von meinen. Der digitale Euro, über den wir ja hier auch schon ein paar Mal gesprochen haben, ist wieder in der Debatte. Und zwar hatte sich jetzt ein Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank namens Fabio Panetta im April dazu geäußert. Und mal so ein schöner Money-Quote. Wie ich bereits erwähnt habe, wäre die Privatsphäre die wichtigste Eigenschaft eines digitalen Euros. Der Schutz der persönlichen Daten der Benutzer und die Gewährleistung eines hohen Maßes an Vertraulichkeit werden daher Priorität bei unserer Arbeit haben, so Panetta. Also das, was da ja geplant ist, ist ja Zentralbankgeld digitales. Ja, also das heißt, das Ledger liegt dann bei der Europäischen Zentralbank und die sieht alle Transaktionen. Aber sie sagt, macht euch keine Sorgen, weil Privatsphäre ist die wichtigste Eigenschaft. Und also wenn sie es, ich weiß nicht, wie sie es anstellen, ne? Aber wenn sie es wirklich so anstellen, dass das quasi nach außen total private aussieht und auch technisch quasi nachprüfbar das private sein sollte, wenn ich mir auch gerade nicht vorstellen kann, wie, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da innerhalb der nächsten 10 Jahre nach Einführung des digitalen Euros dann alle Sicherheitsbehörden dafür sorgen werden, dass diese Priorität mal wieder ganz da unten wandert und die Sicherheit nach oben gestellt wird, also sprich die Überwachung. Weißt du was? Ich glaub's denen einfach auch nicht. Ich glaube, das ist eine Lüge und das ist das Problem bei zentralisierten Sachen. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist sogar eine zweistufige Lüge. Der lügt dich an, indem er sagt, das hat die höchste Priorität. Der wird es aber auch machen, die ersten 10 Jahre, damit möglichst viele Leute den Coin auch akzeptieren und in ihren Alltag integrieren. Und wenn alle an Bord sind, dann brauchen wir nur einen Anschlag irgendwo und dann heißt es sofort wieder, ja, also hätten wir die Transaktionen da vorher gesehen, dann wäre das alles nicht passiert. Da müssen wir jetzt mal dran. Das hat man auch gesehen damals, nachdem 9/11 passiert ist, wurde das die ganze Stimmung auch in Amerika komplett anders und es wurde eher in den Vordergrund gerückt, rauszufinden, woher Gelder kommen und an wen Gelder gesendet werden. Und diese ganze Privatsphäre ist danach komplett runtergekippt. Und ich finde auch sowas wie ein digitaler Euro, zum Beispiel basiert auf Monero, das wäre natürlich ganz cool. Ich habe mir gestern ein bisschen was darüber angelesen, durchgelesen über Tari. Das soll so eine Art Protokoll sein, was digitale Assets machen kann, die auch so wie Tokens funktionieren, zum Beispiel bei Ethereum, und womit du dann auch Stablecoins so oder sowas erschaffen kannst, und das alles natürlich auf Monero, was natürlich privat ist. Und ich finde, sowas ist an sich ganz cool, aber um das außen privat zu machen, aber dann innen für ein paar Leute sozusagen komplett übersichtlich und einsehbar zu machen, ich glaube nicht, dass es wirklich möglich ist. Also auf jeden Fall nicht dezentralisiert. Ja, also und wie gesagt, so ein digitaler Euro, der wäre halt ja super zentralisiert. Also eigentlich ist es dann auch keine verteilte Blockchain, sondern einfach eine zentrale Datenbank. Also ja, das ist alles nicht schön, aber ich bin mal gespannt, wie es da in der Richtung weitergeht. Aber diese Aussage, also Privatsphäre ist die wichtigste Eigenschaft. Ich meine, daran könnte man sie ja mal messen in 10 Jahren. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erbauen. Ja. Ja, ist traurig irgendwie, ne? Aber der Artikel als Ganzes, den möchte ich trotzdem nochmal hier als lesenswert kennzeichnen. Also schaut euch das mal an, weil das Thema wird früher oder später auf uns zukommen. Und je mehr man jetzt schon dokumentiert, was da für Sorgen bestehen und welche Aussagen dahinter gefragt werden, desto später, also desto eher kann man später sagen, na, habt ihr uns wohl doch damals belogen. Naja, das ist eigentlich nicht schön. Wo wir bei digitalem Zentralgeld sind, auch beim Dollar gab es was Neues. Den Artikel, da habe ich allerdings, muss ich gestehen, aus der Überschrift noch nicht so viel gelesen. Also das Digital Dollar Project startet Central Bank Digital Currency Pilotprogramm. Ja, also auch in Amerika scheint es da mit dem Dollar Bemühungen zu geben, auch den quasi zu digitalisieren. Ja, ich denke, das ist der nächste große Push, der kommt. Vom Narrativ auch her. Und ich meine, Covid unterstützt das ja auch, dass man eben sagt, ja, bitte Bargeld loszahlen. Ich war neulich im Rewe und ich konnte es nicht, ich bin wirklich fast umgefallen. Ich war so erstaunt. Die haben echt gesagt so, ja, bitte natürlich Mund- und Nasenbedeckung tragen. Bitte kommt nur einzeln zum Einkaufen. Also geht nicht zu zweit einkaufen oder zu mehreren. Und bitte zahlt möglichst Bargeld los. Das haben die echt durchgesagt im Rewe. Und ich habe mir so gedacht, alter Schwede, das ist ja, wird jetzt sogar schon im Rewe propagiert, dass man bargeldlos zahlen soll. Ja, also das war hier auch in vielen Läden, also nicht, dass sie es durchgesagt haben, aber ganz viele Schilder haben auch darum gebeten, bitte bargeldlos zahlen. Ja. Ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Bargeld und ich hasse Bargeld. Ich zahle liebend gern mit Karte und ich hasse es, mit Karte zu zahlen. Und ich glaube, ihr wisst halt auch, warum, ne? Es ist halt so diese Abwägung zwischen Bequemlichkeit und Privatsphäre, Anonymität. Ja, ich muss sagen, ich bezahle weit über 90% aller meiner Transaktionen mit Bargeld. Und ich bin es halt gewohnt so. Ja, ich bin auch nicht gegen kontaktloses Zahlen. Ja, also wenn man kontaktloses Zahlen mit Monero im Rewe machen könnte, würde ich das sofort machen. Aber klar, halt mit Apple Pay und diesem ganzen Rattenschwanz oder Google Pay und dem ganzen Rattenschwanz oder auch nur Kreditkarte ist halt bei weitem nicht so attraktiv. Allein wegen diesem Privatsphäre-Aspekt und natürlich bewertet den jeder Mensch unterschiedlich, aber ich finde wichtig, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, privat zu bezahlen. Ja, du kannst ja dann, also so wie es jetzt aktuell ist, zumindest gibt es das Bargeld ja noch und du hast die Möglichkeit, mit Bargeld zu zahlen, wobei auch da ja Limitierungen sind mit der Höhe und welche Scheine du benutzen kannst oder jetzt auch nicht mehr benutzen kannst und so weiter. Ja. Das wäre bei Monero alles nicht. Da hättest du einfach eine Transaktion, Wechselgeld, automatisch, alles easy peasy. Ja, du kannst mit, was weiß ich, einem Output bezahlen, wo 10.000 XMR drin sind und das Bargeld kriegst du trotzdem passend zurück. Was haltet ihr eigentlich von der Idee von Richard Stallman? Der will ja einen Coin, der sozusagen privat ist für den Käufer, aber wo die Einnahmen ansehbar sind für die Masse von den Merchant, an den das gesendet wird. Das will er ja haben. Deswegen mag er auch Monero nicht so gerne, weil natürlich beide Seiten anonymisiert sind. Also ich glaube, Richard Stallman hat es nicht verstanden. Ich glaube, der ist auch philosophisch und ideologisch eher kollektivistisch angelegt. Also nicht auf die Rechte des Individuums fokussiert, sondern eher so auf Rechte eines Kollektivs, was auch immer das heißen mag. Und ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Also technisch, glaube ich, funktioniert das nicht, dass du für manche Leute, die haben Privatsphäre und andere Leute haben keine Privatsphäre, weil wer entscheidet, in welche Kategorie du fällst? Und wenn du jemand hast, der entscheidet, dann ist das kein dezentrales Netzwerk mehr. Ja. Also was ich zum Beispiel auch cool finde bei den General Fund oder auch bei anderen Organisationen von Monero, wo du auch donaten kannst, da ist auch öfters der Public View Key auch available. Also jeder kann reinschauen, was für Geld reinkommt, wie viel Geld reinkommt und wo das sozusagen wieder hingesendet wird. Und das finde ich immer ganz schön zu sehen, weil dann kann man auch einfach sehen, wer da wirklich was spendet. Also, genau. Und ich glaube, das ist eben ein Marktmechanismus, wo Spender, also du, ich und alle, die hier jetzt zuhören, wenn wir uns da drauf oder wenn wir da drauf pochen und sagen, zum Beispiel, ich sehe es bei ProtonMail. Ja, ProtonMail ist ja so ein E-Mail-Anbieter aus der Schweiz, die vermeintlich private Mail-Hosting anbieten und sie kriegen ultra viel Kritik auf Twitter, immer wieder, weil sie kein Monero als Zahlungsoption anbieten. Und das ist so ein Marktdruck, der da ausgeübt wird. Das sind Leute, die dann sagen, hey, ich würde mir eigentlich gerne ProtonMail Premium kaufen, aber ich würde es gerne mit Monero machen und solange ihr das nicht anbietet, mache ich es nicht. Und dann überlegt sich ProtonMail vielleicht, ey, uns geht da ein Markt verloren, wenn wir das nur machen, dann haben wir da ein bisschen mehr Umsatz und implementieren es halt. Und mit der gleiche Mechanismus kann zum Tragen kommen bei so Spendenorganisationen eben, dass du sagst, ich habe jetzt hier zwei mögliche Spendenorganisationen. Die eine hat den ViewKey, die andere hat keinen ViewKey. Ich spende explizit zu der, die den ViewKey hat und schreibe der anderen auf Twitter einen Menschen und sagt, Leute, ich finde euch eigentlich cool, aber ich spende nur, wenn ihr einen ViewKey auch auf der Seite präsentiert. Vielleicht noch einen Link, Tutorial, so hier geht's. Und genau, das ist einfach, die Kritik, die ich an Richard Stallman habe, ist, das ist immer so, ja, wir brauchen einen Staat, der das durchsetzt letztendlich. Und ich glaube, Kryptowährungen wie Monero und Staatskonstrukte sind halt fundamental nicht miteinander vereinbar. Das schließt sich aus. Ja, entweder du hast das eine, so dieses dezentrale Konsensprotokoll, oder du hast halt eine Autoritätsperson oder eine Autoritätsentität, die eben für Leute im Netzwerk entscheiden kann. Ich finde auch, dass allgemein Richard Stallman ein bisschen extrem ist. Ich hatte auch das Video gesehen von Monero Talk, wo mit ihm gesprochen wurde. Und da ist er nicht wirklich auf Monero eingegangen, sondern er hat wieder das Gleiche sozusagen gesagt, was er eigentlich überall sagt, auch bei dieser TED-Vorstellung, wo er auch über Open Source und Free Software geredet hat, aber ist wenig dann auf Monero eingegangen und hat sozusagen auch den Host gezwungen, einen Teil seines Talks in das Video reinzukarten. Obwohl das eigentlich nicht so viel damit zu tun hatte. Das war richtig cringe. Ich meine, Richard Stallman hat ja in diesem Interview auch gesagt, dass er Monero nicht genug kennt. Und ich finde, das merkt man einfach. Und da muss man halt auch ein paar Details kennen irgendwie und aber auch ein ökonomisches Verständnis mitbringen, wo ich glaube, der ist zu sehr in seinem eigenen Trip drin und er denkt schon, er hat alles verstanden und hat er, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt, während ihr euch unterhalten habt, nochmal geschaut, weil ich hatte im Hintergrund, also Schweden ist ja so der Vorreiter, was diese bargeldlose Gesellschaft angeht. Dazu habe ich einen Artikel gefunden, den ich dann nochmal mit in die Shownotes packe. Was ich aber nicht wusste, unser direkter Nachbar, die Niederlande, die sind wohl auch schon sehr stark auf dem Weg dorthin. Und da heißt es in dem Artikel unter anderem auch an Parkautomaten oder in Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen wird inzwischen ausschließlich nur noch mit Karte gezahlt. Ja, also das heißt, da steckt dann auch in gewisser Weise schon ein staatlicher Zwang hinter, wenn man bei Behörden quasi gar nicht mehr mit Bargeld zahlen kann. Dann wird man ja zur bargeldlosen Zahlung genötigt. Also es findet schon statt und auch nicht nur in Schweden, sondern auch direkt nebenan. Aber stellt euch mal vor, Bargeld wird abgeschafft. Ja? Damit schaffst du ja nicht die Kriminalität ab, die auf Bargeld angewiesen ist. Die müssen ja in Kryptowährungen gehen. Es gibt ja nichts anderes. Oder glaubst du, schicken sich PayPal oder so? Keine Ahnung. Also bei größeren Transaktionen würde ich mal denken, dass da Wertmetalle, also sprich Gold und ähnliches, vielleicht noch Verwendung finden würde. Das glaube ich nicht. Na, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Gold ist halt ultra schwer zu transportieren über größere Distanzen. Dann gibt es wieder Goldraub und sowas. Ja. Und ich meine, also es gab doch mal Berichte darüber, wie zum Beispiel so Geheimdienstoperationen querfinanziert wurden durch irgendwelche Drogengeschäfte. Ja, also das heißt, wenn du dann doch wieder staatliche Teilnehmer dabei hast, die halt auch die Möglichkeiten haben, Gelder zu waschen, dann hast du ja auch wieder einen Schwarzmarkt. Ich habe übrigens gelernt im letzten Monat, dass es möglich ist, Bitcoin zu waschen, so dass man die praktisch wieder als non-tainted Coins verwenden kann, dass es aber relativ teuer ist. Also Und da kann man auch die Preise auf BISC sehen, dass die teurer sind als die Preise auf KYC-Exchanges. Ja, wenn man da Bitcoin loswerden will und Monero akquirieren will, dann muss man meistens ein Premium bezahlen. Also ich hatte in meinem Guide auch ein paar Exchanges da reingetan und ein paar Swap-Services, aber mir ist da auch allgemein aufgefallen, dass öfters auch nochmal die Gebühren teurer sind bei den Non-KYC-Exchanges, aber dass zum Beispiel bei sowas wie Bitcoin und Monero, dass man auch oft bei solchen Coinswapping-Services auch Tainted Coins bekommt. Also das ist alles ein bisschen doof. Ich finde das allgemein schade, dass einfach Bitcoin so aufgebaut ist. Und leider muss man Bitcoin einfach manchmal benutzen. Auf den meisten Seiten wird das angenommen. Vielleicht auch noch Litecoin, vielleicht auch noch Ethereum. Aber meistens eigentlich nur Bitcoin. Und wenn man dann wirklich was kaufen will, dann muss man halt erstmal diese unerträglichen Gebühren zahlen. Und dann muss man noch vielleicht damit rechnen, dass man die Transaktion geblockt kriegt, weil man einfach Tainted Coins erwischt hat. Und man muss auch echt sich noch im Vorfeld damit beschäftigen, ne, wie sowas funktioniert. Und vor allen Dingen, man hat ja, also wäre mir jetzt zumindest nicht bekannt, als Endnutzer die Möglichkeit zu scannen, ist das, was ich jetzt bekomme, tainted oder nicht? Ja, da wäre es eigentlich gut, wenn, also zum Beispiel, wenn die OFAC-Liste, ich weiß es jetzt nicht genau, aber wenn die öffentlich ist mit bestimmten Bitcoin-Adressen, die da einfach geblacklistet sind, aus welchem Grund auch immer, dass eine Wallet, die praktisch reinziehen kann und einfach mal gucken kann, jo, habe ich einen Output, der da draufsteht und dann trägt die so eine Warnflagge an oder wenn du, ja, keine Ahnung, ich frage mich gerade, das kommt auch schon so ins nächste Thema bei Atomic Swaps, nämlich Atomic Swaps sind jetzt auch auf Mainnet, wir hatten da ja in der letzten Sendung schon drüber gesprochen mit der Implementation von Commit. Und mein Gedanke war jetzt gerade, dass man praktisch so vor dem Atomic Swap, wenn praktisch die Bitcoin-Partei ihre Bitcoins lockt, dass man da so einen Scan macht und guckt, sind das denn compliant Bitcoins oder nicht? Und dass man dann halt zumindest die andere Seite warnen kann, wenn jemand versucht, einen Tainted Coins unterzujubeln. Genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Ich habe das nämlich letztens gehört in Monero Talk, wo mit dem Comet-Team geredet wurde. Und er hat das auch erwähnt, dass sie vielleicht implementieren können, so dass man auch eine Sicherheit hat, dass man jetzt keine Tainted Coins bekommt. Aber das ist auch alles einfach, es bringt nicht wirklich viel, weil am Ende sind es dann einfach Coins, die nie an irgendjemanden verkauft werden können, nie an irgendjemand anderes geswappt werden können, weil die halt tainted sind und dann sind sie eigentlich verloren. Man kann nicht wirklich viel damit machen, außer man gibt halt viel Geld aus und wascht sie dann sozusagen wieder klar hier. Aber ja. Aber man muss aber ganz ehrlich sagen, also jetzt unabhängig von den hohen Gebühren, sowas wie BISC ist doch da wirklich ideal. Ne? Also da interessiert es, also da gibt es halt keinen, der in der Mitte sitzt und sagt, du bist tainted, du nicht, sondern ist halt schön dezentral und da ist es egal, welchen Bitcoin du verkaufst. Ja, ich meine auch, Staaten könnten jetzt zum Beispiel sowas wie Local Monero verbieten oder Local Bitcoins. Bei Local Monero ist es noch schwerer, weil die haben auch einen Onion-Service, einen Onion-Mirror. Aber sowas wie BISC oder sowas wie Haveno, weil es dezentral ist, von der Natur her kann man es nicht regulieren. Es ist einfach unmöglich. Und es ist dann auch übers Tor-Netzwerk geroutet. Ne? Also selbst der ISP kann nicht irgendwie sagen, ja, ich glaube, hier ist was, sondern der sieht halt nur, okay, der verbindet sich zum Tor-Netzwerk. Also halt deswegen verdächtig. Ja, ich finde es auch, Haveno eigentlich eine der wichtigsten Projekte, gerade wenn es um Monero geht. Ja. Okay, dann, ja, also den Let There Be Swap Artikel, also wir werden den nochmal verlinken auf Reddit. Vor 16 Tagen wurde er veröffentlicht und zwar war es jetzt quasi, also soweit mir bekannt, ich glaube, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, war es wohl so, dass das der erste bekannte Mainnet Swap war, richtig? Ja, also Comet hat jetzt in der Version 0.7 von ihrem XMR-BTC-Swap-Tool das Mainnet freigeschaltet. Ja. Sie warnen zwar noch davor, dass es die ganze Software im Early Stage ist und dass man alles auf sein eigenes Risk, also auf eigene Verantwortung da macht. Aber es funktioniert. Du kannst jetzt tatsächlich Bitcoin und Monero beides im Mainnet miteinander swappen. Und sie haben auch noch das Swapping über das Tor-Netzwerk aktiviert. Also was für ein fettes Release einfach. Und also muss denn, also beide Seiten müssen ja dann quasi Commit installiert haben, richtig? Wie es funktioniert, weiß ich nicht. Okay. Aber gehen wir mal davon aus, ne, das wird ja dann irgendwie so eine Software wie BISC sein, die halt beide Handelspartner sich installieren müssen und bei dem einen wird dann eben auf die Monero-Wallet zugegriffen und bei dem anderen auf die Bitcoin-Wallet, so würde ich es jetzt vermuten. Also ich habe schon davon gehört, dass Monero, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, das ist auf jeden Fall das Android-Wallet, die sind sehr daran interessiert, das zu implementieren in deren Wallet. Und ich denke mal, dass auch sowas wie Cake Wallet nachziehen wird und natürlich wahrscheinlich auch die offiziellen GUI und CLI-Wallets. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es nach einer Zeit auch rein implementiert wird, auch damit es nutzerfreundlich ist und jetzt nicht über so eine komische Command-Line-Umgebung, womit sich kein Normie auskennt. Das wäre schon echt ein krasses Feature, ne? Wenn man das so irgendwie in diese, also Monerujo, die nutze ich ja selber auch, wenn das da mit drin wäre, dass ich da quasi direkt Bitcoin und Monero swappen könnte, das wäre nett. Ja, ist ja auf jeden Fall spannend. Und dann gibt es ja noch die andere Implementation, den Farcaster, die auch bald wahrscheinlich ins Mainnet gehen, ne? Aber die warten, also die brauchen ja Taproot Activation im Mainnet und das wird ja wahrscheinlich erst im November aktiviert sein oder nutzable sein. Ja, ist auch für die Bitcoin-Seite dann besser, was die Privacy anbelangt. Weil dann kannst du nicht unterscheiden, ob die gerade einen Swap machen oder eine normale Transaktion. Ich finde auch was glaube ich, noch nicht so viele Leute drüber wissen, ist nämlich Feather Wallet, was ich auch ein sehr gutes Projekt finde. Da es einfach einfacher ist und meiner Meinung nach auch etwas sicherer ist als das normale GUI-Wallet, da es sich auch automatisch über das Onion-Netzwerk routet und auch kompatibel mit sowas wie Tails oder Hunix ist. Und ich bin einfach wirklich dahinterher hinter dem Projekt. Und gerade haben die auch noch ein neues Funding Required gemacht und vielleicht könnte man da mal reinschauen und vielleicht ein paar Euro reinsenden. Ich habe gerade versucht, Feather Wallet im AUR Package Manager zu suchen, aber leider, also es gibt eine Version sogar für Monero und eine für Wownero, aber sie ist out of date hier gelabelt. Ja, die kann man gerade erst nur über die Website runterladen. Die ist noch nirgendwo drin. In keiner Repository. Ich bin gerade auf der Website, also das letzte ist die Beta 7 vom 27.05., also auch recht aktuell. Die haben auch eine Local Monero.co Implementation jetzt, also ein Exchange ist damit eingebaut in das Wallet. Alter, krass. Okay, dann verlinken wir die Feather Wallet auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ich werde sie mir auch mal anschauen. Ich habe so viel Gutes schon von der gehört, aber ich muss es gestehen, ich habe sie mir noch nicht runtergeladen. So, nächstes Thema, das hatte ich gestern Abend irgendwie zur Sendungsvorbereitung, bin ich da noch kurz drüber gestolpert und zwar irgendwie, ich weiß nicht, ist es ein Twitter-Dialog? Ich kann es nicht so richtig, nein, ein Reddit-Dialog ist es, der da gescreenshottet wurde, wo ein Benutzer behauptet, everything can be used for illegal activity, only BTC is 100% traceable and a permanent ledger. Also das ist jetzt quasi, das Feature ist, dass Bitcoin ja transparent ist und man ja dann ja sieht, wenn irgendwo was Kriminelles ist. Also das wird einem jetzt hier als Feature quasi verkauft. Und ein anderer Benutzer bestätigt das dann noch. Also das habe ich nur mal so als Anekdote damit drin. Ja, wenn das jetzt auch noch als Vorteil verkauft wird, dann wird es halt schwer, da noch mit Privatsphäre und Datenschutz zu argumentieren. Ich glaube, das war's mit meinen Themen. Okay. Ich will noch kurz dazu sagen, ich finde, genau das ist das Gefährliche, dass die Leute auf einmal anfangen zu sagen, Privacy ist böse und wer Privacy will, ist böse. Ich finde, da fängt der Kampf an, ja, das ist ein ideologischer Kampf zwischen, wir haben Privacy und Privacy ist ein Human Right und genauso wie du das Recht zu reden hast, hast du das Recht zu schweigen und deine Daten zu verschlüsseln und all das zu machen und ja, keine Ahnung. Ich finde das wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir niemanden um Erlaubnis fragen müssen, um Privatsphäre zu erhalten und Software laufen zu lassen, die Privatsphäre garantiert. Ja, das ist unser Recht als Mensch. Und ich finde, so Posts auf Reddit zeigen, dass es eben da auch eine ganz andere Strömung gibt, die so 1984-mäßig angehaucht ist, wo eben jemand das Recht haben sollte, dir die ganze Zeit über die Schulter zu schauen und zu wissen, was du machst und deine Gedanken zu bestimmen und so weiter. Also ich weiß nicht mehr. Ja, Entschuldigung. Und was haltet ihr von den bezüglich des neuen Gesetzes, bezüglich des Staatstrojaners? Das ist ja relativ aktuell auch. Ja, genauso viel wie von sonstiger Überwachung. Das leidige Thema. Es sind Jahren immer die gleiche Diskussion, ne? Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Also bei irgendeiner Innenministerkonferenz oder bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz oder ich weiß nicht, wo es war. Also da hat sich auch irgendein hochrangiger Politiker hingestellt und gesagt, also Datenschutz darf nicht Täterschutz bedeuten. Und also das macht auch, finde ich, schon sehr deutlich, dass das quasi wirklich so als schwarz-weiß empfunden wird. Ne? Also dass quasi Datenschutz ja nur dem Täter hilft und den Opfern nichts bringt, aber dass das quasi Dual Use ist, ne? Also dass der Abbau von Datenschutz und die Überwachung eben auch missbraucht werden kann, das findet irgendwie in der öffentlichen Debatte kaum Widerhall. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, in den USA zum Beispiel, die Geheimdienste benutzen ja auch gerne hier Classification, also dass sie Dokumente dann redacten können und bestimmte Sachen einfach schwärzen können, was dann nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Ja, dann kriegst du irgendwie so eine Seite, wo du 5 Wörter lesen kannst, die nicht zensiert sind. Und also selber genießen sie die Privatsphäre, aber dem Volk wollen sie es nicht gewähren. Und ich finde, es sollte genau andersrum sein. Ja, das Volk, der Bürger hat das Recht auf Privatsphäre und die Staatsorgane müssen komplette Transparenz an den Tag legen. Und in irgendeinem Bundesland haben sie jetzt vorletzte Woche, hier, wie heißt das, Baden-Württemberg, ne? Da wo der grüne Ministerpräsident regiert, da wollen sie jetzt Polizeikennzeichnung einsetzen, ne? Also dass halt auf Großdemos die Polizisten irgendwie eine Nummer haben, anhand derer sie im Nachgang angezeigt werden könnten, ne? Oder dass man zumindest sagen kann, der Polizist 4711 hat mich hier täglich angegriffen. Ein Riesenaufschrei, ne? Das ist ja wie Überwachung, bla bla bla. Weißt du, also die auf alles zugreifen können und irgendwie noch nicht mal dokumentieren müssen, wann sie welche Informationen über wen abgerufen haben, die fahren komplett außer Haut, wenn sie nur eine Nummer auf dem Rücken tragen müssen. Also das finde ich, ja, das ist ein starkes Ungleichgewicht. Und wenn du auf der anderen Seite siehst, also es gibt ja immer so große Ereignisse, ich glaube ein so ein populäres Beispiel, wie heißt nochmal hier diese deutsche Schlagersängerin, die so beliebt ist? Na? Fischer? Ja, Helene Fischer, ja genau. Die hatte irgendwo ein Live-Konzert, ich glaube in Frankfurt war es, ne, hatte sie ein Live-Konzert und dann konnte sie irgendwie am nächsten Tag sehen, dass da von den Computerrechnern irgendwie mehrere hundert Abfragen nach ihrem persönlichen Wohnort abgerufen wurden. Einfach nur so Stalking-mäßig. Ah, von der Polizei? Ja, ja. Krass. Ja, eben. Also, weißt du, also da ist jetzt nichts passiert und da hat ja auch keiner aufgelauert oder sonst wie, ne? Aber man gibt denen die Mittel, dass sie einfach mal so stalken können. Es gibt ja auch belegte Fälle, ich glaube in Bochum war das unter anderem, wo Polizisten ihre Frauen und ihre Töchter einfach mal so gestalkt haben, ne? Und denen also halt immer so die Funkzelle abgerufen haben, wo sich das Telefon gerade befindet und. Also nichts Schwerkriminelles, aber schon echt asozial. Irgendwo oder menschlich, deswegen müssen wir halt Systeme schaffen, wo sowas einfach gar nicht erst möglich ist. Ja, eben, also genau das ist ja. Alles, was technisch möglich ist, wird dann eben auch ausgenutzt. Und wenn du dann, also ich fände ja zum Beispiel schon gut, wenn es da Dokumentationspflichten für gäbe, ne? Dass der Vorgesetzte halt immer eine Info bekommt, Mitarbeiter 4711 hat gerade die privaten Daten von XY abgerufen, ne? Dass dann noch so eine Kontrolle stattfindet. Aber das wäre ja viel zu bürokratisch und viel zu großer Aufwand und deswegen müssen wir da unseren Sicherheitsbehörden vertrauen und auf Dokumentation verzichten. Ich bin ja nicht gegen die technische Funktionalität von Funkzellenabfragen und sowas, ne? Ist ja super hilfreich, in einem Notfall jemanden orten zu können, wenn es wirklich notwendig ist. Aber du hast schon recht, also dann müsste man sowas auch irgendwie... Das Missbrauchspotenzial ist so groß, da ist der Nutzen zu gering, finde ich. Also es muss ja irgendwie in einem Verhältnis zueinander stehen und ich sehe mehr Missbrauch als Nutzen. Ja, da müsste man das halt öffentlich machen, immer wenn sowas passiert, müsste die Polizei gerade eine Meldung rausgeben. Also halt wirklich ja. Auch machen. Ja, genau. Aber ich meine auch so jemand wie Vodafone, der kann auch immer deinen Standort sehen. Also das ist ja allgemein in der ganzen Technologie auch von sowas wie Funktowern und allgemein das ganze mobile Netzwerk. Das ist ja so gemacht. Das Problem bei Vodafone, also das ist ja häufig das Argument, ne? Ja, bei Facebook geben die Leute ja auch alle Daten ein und benutzen Google-Dienste und so weiter. Der Unterschied zwischen diesen ganzen Privatunternehmen und dem Staat ist eben, also die Unternehmen können dir nichts, ja. Die können dir höchstens eine Rechnung schreiben oder eine Mahnung. Der Staat, der kann dich auch wegschließen. Also, der hat halt das Gewaltmonopol und da sind ja nochmal andere Anforderungen an Datenschutz gegenüber dem Gewaltmonopol als der Datenschutz gegenüber einer Google-Suche. Punkt. Ich habe noch einen Link in die Shownotes gemacht und zwar von einem Video. Vielleicht kennt den Channel der eine oder andere schon, das ist Rob Braxman Tech. Der beschäftigt sich viel mit de-googled Android-Handys und so weiter und der hat ein Video gemacht, wie Location im 2021 getrackt wird über Wi-Fi Triangulation zum Beispiel. Fand ich ganz informativ, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und deswegen, das ist in den Shownotes noch verlinkt. Ich hatte mir eine Pixel 4a gekauft vor ein paar Monaten und jetzt auch Calyx OS drauf geflasht. Und seitdem, also ich habe nur Vorteile damit gefühlt. Meine Akkuleistung ist 2 bis 3 Mal besser als vorher. Und es fühlt sich einfach viel besser an. Ich habe eine Firewall-App, ich kann bestimmten Apps sozusagen den Internet-Access komplett removen. Zum Beispiel sowas wie Gboard. Ich will es benutzen, aber ich will nicht, dass es einen Zugang zum Internet hat. Dann kann ich es einfach ausstellen und fertig. Sowas wie NetGuard, aber halt auf einer Systemebene. Ja, also jeder, der Pixel hat, kann ich das empfehlen. Das ist schon attraktiv, ne? Weil die Pixels sind auch nicht so teuer. Und dann, ich finde, das ist die ultimative Ironie. Du kaufst ein Google-Handy und schmeißt Google runter und hast dann so Calyx einfach drauf. Oder Graphene OS gibt es ja auch noch. Ja, da gab es so jetzt auch ein bisschen Drama. Das habe ich nur so nebenbei mitbekommen mit den Dev von Graphene OS, der ein bisschen Stress gemacht hat da in verschiedenen Communities. Ja, habe ich auch mitbekommen. Okay. Einen kurzen Nachtrag noch, was ich dann auch noch verlinken werde. Also diese ganzen Alternativen, was ihr jetzt gerade besprochen habt, so zu Google-Telefon und so weiter. Das Problem ist ja, man verlässt sich da auf die Software, ne? Also es gibt ja, ich glaube, wie heißt denn nochmal diese Privacy-Firma, die auch Laptops rausbringt? ThinkPad oder was? Nee, Librem. Librem. Die wollten ja jetzt auch nochmal ihr Telefon rausbringen, wo du halt die Kamera wirklich physikalisch abschalten kannst und das Mikrofon physikalisch abschalten kannst. Was ich jetzt hier nochmal mit in die Shownotes packe, ist der No-Signal-Sleeve von Heise. Das ist halt so eine RF-Blocker-Tasche, ja. Also das heißt, du packst dein Telefon da rein und da gehen dann keine Funksignale mehr raus. Also weder Mobilfunk noch Bluetooth noch WLAN. Das vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen interessant. Ich habe mir so ein Ding mal zugelegt, aber benutze es natürlich auch nicht alltäglich. Aber wenn man es mal braucht, ist es nützlich, das zu haben. Falls du einen Mord begehen möchtest und keine Funkzellenabfrage haben möchtest oder so. Oder wenn du dich mal mit irgendwem unterhalten möchtest und nicht möchtest, dass er irgendwie nebenbei gefunkt wird. Alles klar. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema und zwar einem sehr fröhlichen Thema. Nachdem im letzten Monat, glaube ich, der Monero General Fund, ja, also es gibt noch so eine Spendenadresse von Monero, da kann jeder hinspenden und es geht dann an die Entwicklung, Devs und ja, da wurden letzten Monat 1020 XMR gespendet von einer Person, Institution, was auch immer, aber in einer einzigen Transaktion. Und jetzt im Juni wurden schon wieder 1711 Monero dorthin geschickt, die zu dem Zeitpunkt 500.000 US-Dollar wert waren und die aktuell noch 342.000 US-Dollar wert, Euro wert sind. Also 342.000 Euro Spende im Juni, Stand heute. Das ist schon was Cooles. Also ich frage mich doch immer, auf jeden Fall was anfangen. Ich frage mich doch immer, wer sowas denn macht. Also wer hat sozusagen die Gelder dafür, sowas zu machen? Ich meine, eine 500.000 einfach zu spenden, das kommt nicht von nirgendwo her. Da muss man schon irgendwas im Hinterkopf haben. Da muss man schon irgendeine Person sein. Das sind die Monero-OGs, die ihre Göttlichen Mächte walten lassen. Ja, das finde ich auch immer schon krass zu sehen. Da will halt wirklich jemand, dass Monero wächst, erfolgreich wird. Und ich finde, das ist auch immer wieder ganz schön zu sehen. Ich meine, Monero wird gedelistet, Monero wird wirklich gemobbt von von jedem Land und von überall, aber trotzdem, es wehrt sich und die Community bleibt zusammen stark. Und ich meine, wir können das alles zusammen schaffen, auch ohne, dass der Staat das irgendwie gut findet. Und das macht mich immer fröhlich. Und auch ohne, dass wir eine Founder-Tax im Protokoll haben oder so ein Funding-Proposal im Protokoll. Einfach 100% clean, Proof-of-Work, Blockchain und komplett losgelöst davon auf der sozialen Ebene dieses Funding-Proposal mit dem General Fund. Ich finde genau, also die Lösung von Monero ist so gut, ja, und da gibt es so viel Kapital eigentlich für Leute, die was machen wollen am Projekt. Deswegen, wenn du hier zuhörst, ja, und wenn du irgendwas kannst, wo du denkst, das wäre doch cool für Monero, schreib einfach mal ein CCS-Proposal und bring dich ein in die Community, weil am Ende des Tages könnte es sein, dass einfach ja aus dem Nichts kommt so jemand und flanscht da einfach mal, was weiß ich, 90% von deinem requested Betrag ein, und dann arbeitest du einfach für die Monero-Community und wirst von der Monero-Community bezahlt. Ich finde das so attraktiv als Lebensinhalt auch, ja, weil du praktisch in ein größeres Projekt reingibst und das Projekt gibt dir zurück. Ich habe mich neulich unterhalten mit einer Person, da habe ich halt so die These in den Raum geworfen, Steuern sind Raub. Und dann kamen wir halt zu dem Gespräch, ja, aber wenn man keine Steuern mehr bezahlt, wer bezahlt dann für Straßenbau, was weiß ich, das alles, wofür der Staat halt so Geld ausgibt. Da habe ich gemeint, in der Monero-Community gibt es eben dieses Spendensystem, wo Arbeit auf mit Spendenaufrufen bezahlt wird. Meine Aussage war dann, bei uns funktioniert das schon zu gut. Zu gut, um wahr zu sein einfach. Und jetzt kommt schon wieder diese News hier rein, und das bestätigt es auch schon wieder. Und auch, dass so ziemlich jedes CCS einfach fully funded ist nach wenigen Stunden, finde ich einfach brutal. Also das siehst du in anderen Spendenaufrufen eher selten, finde ich. Und man muss ja auch dazu sagen, die CCS-Proposals sind gut. Ja, das ist, sind gute Ideen. Die Proposals sind qualitativ hochwertig geschrieben. Da gibt es ja auch so einen Standard, an dem man sich halten muss, wenn man ein Proposal einreicht. Also es ist nicht nur eine Quantität da, sondern es ist auch eine Qualität da. Und das manchmal werden aber auch Teslas zum Verschenken gekauft. Genau. Oh, das war echt dumm. Also das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, als da dann, ich glaube, fast 1.000 Monero gesammelt wurden, einfach nur um Monero als Zahlungsmittel bei Tesla dahin zu kriegen, was natürlich auch nicht funktioniert hat, aber ja. Ich habe mich auch aufgeregt. Ja. Aber das ist doch letztendlich durchgefallen und wurde das nicht auch refunded, oder? Genau, es wurde gefundet und wurde dann wieder gerefundet. Ah, krass, das habe ich nicht mal mehr mitbekommen. Ja, hier, 890 Monero. Jetzt haben wir noch ein paar Themen, die wieder nicht so geil sind. Aber eins finde ich hier noch richtig witzig, und zwar hat ein Reddit-User eine E-Mail von PayPal bekommen, die seinen Account gesperrt haben. Und zwar hat er angeblich am 1. Juni diesen Jahres eine Transaktion gemacht an einen Freund in Höhe von 80 Euro. Und der Verwendungszweck, den er benutzt hat, war Dinner at the Persian, also Abendessen beim Persen. Und PayPal möchte jetzt eine Erklärung für das Wort Persien in der Referenz und möchte eine Erklärung für den Verwendungszweck der gesamten Zahlung. Also ich lese hier nochmal auf Englisch vor, weil es einfach so krass ist. The purpose of this payment, including a complete and detailed explanation of what is intended to be paid for. Alter Falter. Also erstens, ich finde es schon mal krass, welches Wort hier geflaggt wurde. Persien. Das ist wieder so typisch USA, die alles aus dem Nahen Osten bei uns so als gefährlich einstufen. Wenn du da Iran hörst, denken viele da an Bomben und so. Und dann einfach, dass man sich rechtfertigen muss für eine 80-Euro-Transaktion und dass die halt auch immer gleich die Konten sperren. Ich finde, PayPal ist der größte Rotzladen. Ohne Witz, ich habe es in meiner Bachelorarbeit ja schon beschrieben, PayPal teilt deine Daten umfassend, ja, mit 600 oder 850 anderen Unternehmen, die nicht zur PayPal-Gruppe gehören. Ja, das ist ein Name, IP-Adresse, Schufa, Kreditkartendaten, Kontendaten, Transaktionsdaten, IP-Adressen, MAC-Adressen, installierte Apps. Und aber auch, was PayPal macht, ist, wenn du dich da registrierst, dann scrapen die alle Social Media Profile, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter, AskFM, die machen ein ganzes Snapshot von deinem Social Media und speichern das. Warum das denn? Weiß ich nicht, machen sie halt. Weil sie irgendwelche Scores daraus berechnen wollen. Ja, kannst dir alles reinziehen. Das steht alles auf der PayPal-Seite in den Privacy-Notes. Kann ich auch nochmal gleich verlinken. Ich denke mal, die bestimmen deine Kreditwürdigkeit dadurch, was du auf Instagram postest. Sein. Auf jeden Fall, dann kennt ihr Trustpilot. Da kann man ja so Unternehmen bewerten. Gib da mal PayPal ein. Das ist auch richtig heftig, ja. Was PayPal haben die da? Einen halben Stern? Ein Stern? Ein Stern von 5. 85% der Bewertungen sind ungenügend mit einem Stern. Und was man da immer wieder liest, ist halt extrem beschissener Kundenservice und dass sie halt einfach Konten sperren. Ja? Die lieben es einfach, Konten zu sperren. Ich sehe es und ich glaube, so gefühlt nimmt das gerade voll zu. Ich lese immer wieder auf Reddit, dass PayPal-Konten gesperrt werden. Also die Meldungen häufen sich. Und ich meine, es ist doch sogar schlimmer, als wenn du jetzt bei einer richtigen Bank bist, weil PayPal ist an sich keine wirkliche Bank und da du einfach deren AGB zustimmst, während du dein Konto da machst, dürfen die mit deinen Geldern machen, was die wollen. Die können deinen Account sperren, wann sie wollen und warum sie wollen. Sie müssen nicht mal einen wirklichen Grund liefern. Und dann können dann einfach deine Funds freezen und nach 180 Tagen bist du da raus. Und dann kriegst du nichts mehr zurück. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist im Freundeskreis so, aber bei mir wollen alle immer alles mit PayPal bezahlen. Dann sage ich immer so, was? Ernsthaft? Ihr glaubt, ich habe PayPal? Nie im Leben würde ich mir PayPal holen. Und dann mache ich mich gleich unbeliebt, ja. Aber man muss die Leute auch mal darauf hinweisen, was das für ein Rotzladen einfach ist. Also PayPal ist für mich auch eigentlich durch. Ich habe zwei von meinen Freunden, deren Konten wurden gesperrt, auch wegen irgendeiner eBay-Scheiße. Und ich hatte auch persönlich selber auch Probleme mit Amazon, wo ich jetzt einen generellen Bann habe, bedeutet, dass wenn ich ein Amazon-Konto eröffne mit meinem Namen, mit meiner Bank, mit meiner Telefonnummer oder irgendetwas, was mit mir zu tun hat, wird es ja auch direkt geblockt. Also Amazon werde ich auch nicht mehr benutzen können, aber ich denke mal, dass es was Gutes ist. Ja krass, mir fällt gerade ein, dass mein PayPal-Konto, ich hatte früher mal eins, das muss so 2013 gewesen sein. Ja, das wurde auch sofort gesperrt. Ich habe einfach eine PlayStation auf eBay verkauft. Nee, nicht mal auf eBay. Ich habe eine PlayStation einem Kumpel verkauft und der hat mich in PayPal bezahlt. Mein Konto wurde sofort gesperrt. Ja, und dann musste ich da übelst viele Sachen nachweisen, so, ne? Richtig dumm. Ja, deswegen brauchen wir auch einfach sowas wie ein Monero Bazaar oder ein Monero eBay. Das ist, sowas fände ich echt wirklich richtig cool. Und maybe you need a Monero. Und ja, also man könnte da auf jeden Fall reinschauen. Also ich würde auch gerne mal sowas machen, aber ich kenne mich wenig aus mit sowas wie Bezahlungsmöglichkeiten, die man implementieren kann in einen Webserver und in eine Website. Das ist mir alles ein bisschen zu schwierig. Aber vielleicht gibt es da auch schon so Open-Source-Templates oder sowas, wo man sich da mal reinschauen kann. Aber ja. So, ich habe gerade mal einen Tweet abgesetzt. Hashtag delete PayPal. Okay, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar die kanadische Exchange Newton delistet Monero. Und ja, ein weiterer Stein fällt sozusagen. Kanada ist ja auch das Land, wo Marathon, glaube ich, angesiedelt ist. Und also dieser Compliant Mining Pool, die scheinen das sehr politically correct zu sehen und versuchen sich hier so ja korrekt wie möglich zu positionieren, so die Coinbase-Mentalität. Coinbase habe ich immer so einen Geschmack dabei, dass die halt immer noch freiwillig 2-3 Schritte extra gehen, was Compliance angeht. Und genau, deswegen, ich habe von Newton jetzt noch nie gehört vorher. Ich finde es jetzt auch nicht so tragisch, weil ich sie noch nie benutzt habe, dass die Monero delisten, aber für Zuhörer, die vielleicht da Monero noch drauf haben, zieht die runter. Ich glaube, 30. Juli ist hier das vorbei, wo man dann nicht mehr withdrawen kann oder 16. August. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Was meint ihr dazu, Delistings? Ja, das große Problem bei Newton ist eben, dass sie die einzige Exchange sind in Kanada, die Monero angeboten hat. Ah, okay, das wusste ich nicht. Interessant. Deswegen ist es eine ziemlich miese Sache gerade. Und was mit Peer-to-Peer-Exchanges? Also sind hier ja auch große Available da? Ja, die sind ja nicht in irgendeinem Land wie Kanada sesshaft. Ja, ich meine, ob es auch viele Angebote gibt, zum Beispiel in Russland, also auf Loco Monero kriegst du gar nichts in Russland zum Beispiel. Also da ist eher so USA, Deutschland und vielleicht noch Europa irgendwo, aber sonst ist es auch nicht so weit verbreitet. Ja. Was ja vielleicht auch erwähnenswert ist, laut Artikel ist es ja jetzt nicht, dass irgendwie der Staat das gefordert hat oder dass sie das von sich aus machen, sondern aus Versicherungsgründen. Also deren Versicherung scheint da wohl das gefordert zu haben, warum auch immer. Aber warum gerade Monero so, ne? Ja. Das macht denen einfach Angst. Die können es nicht kontrollieren. Bitcoin hatten die auch immer vorher Angst, das konnte man auch gut sehen. Und dann, als die rausgefunden haben, wie man es kontrollieren kann und wie man es benutzen kann, wie die es wollen. Und seitdem wollen die eigentlich, dass du Bitcoin kaufst. Die sind jetzt sogar eigentlich dafür. Und sowas wie Monero macht denen halt wirklich Angst, weil es funktioniert und weil es nicht so wie bei Bitcoin einfach nicht so ist und nicht fungible ist oder so, sondern dass es auch diese ganzen Kriterien erfüllt. Und das macht denen einfach Angst. Ja, eine ähnliche News ist ja auch die nächste, und zwar der Monero Reddit Tipbot schließt seine Türen. Der Post auf Reddit von Ors Need F2P. Also ich meine, ich habe den Reddit Tipbot jetzt nie wirklich genutzt, aber er schließt auch wegen Legal Risks. Ja, also hier auch eigentlich in die gleiche Richtung eine Meldung von Leuten, die einfach, denen das zu heiß ist. Echt traurig, ne? Überleg mal, ich meine, gerade das Ding, ne? Das ist ja sogar noch relativ transparent, oder? Da sieht man doch, wer wem wie viel gespendet hat. Ja, ich glaube, aber das Problem bei dem Ding ist, dass es eben custodial ist. Nee, ist es nicht. Ist es nicht? Nein. Es ist weder custodial noch ist es irgendwie nicht anonym, also du bist ja schon relativ anonym. Die Transaktionen passieren ja on-chain, so wie ich das verstehe. Und das Ding ist halt, die sind auch sesshaft in Kanada. Also irgendwas ist in Kanada gerade los, ja. Und das hätten wir vielleicht eigentlich recherchieren sollen. Aber ja, anscheinend gibt es neue Regulatorien und dann müssen halt so Dienste schließen plötzlich. Aber also ich meinte jetzt den Reddit-Tipbot, der ja. Ist doch Custodian, weil hier schreibt er, please access your Monero through your private key. Und wenn du auf den Link drauf klickst, dann schreibst du dem eine Nachricht und der soll dir dann deinen Private Key schicken. Also hast du den ja bis jetzt nicht gehabt. Und zum Beispiel bei dem Tipbot auf Telegram ist es ja auch so, das ist ein Custodian-Bot, aber du schickst trotzdem On-Chain-Transaktionen. Und es läuft praktisch so, dass eine Wallet sich selber an verschiedene Subadressen und Accounts Transaktionen schickt und so halt die Datenbank, für welcher Telegram-User welche Tipbot-Balance hat, über die eigene Wallet-Funktion abfragen kann. Und ich denke, sowas Ähnliches wird das auch hier bei dem Reddit-Ding sein. Und wenn du jetzt dem sagst, gib mir den Private Key, dann guckt er wahrscheinlich in der Database nach, was für ein Username hast du und was ist die Subadresse, und dann sucht er halt nur für die Subadresse den Private Key raus und schickt ihn dir dann. Okay, ja, ich hätte mal auf den Link klicken sollen, du hast recht. Das sah aber für mich jetzt so aus, als würde man einfach nur seinen Private Key jetzt nehmen sollen und einfach die Coins runterziehen. Aber ja, das ist custodial. Ja, zum nächsten Thema. Zum Abschluss von den aktuellen Themen habe ich noch eine gute Statistik rausgesucht. Die könnte man sich auf jeden Fall mal bookmarken. Das ist eine Statistik, eine Grafik, die aufzeigt, wie viele Monero-Transaktionen im Vergleich zu Zcash und Dash-Transaktionen passieren. Und es ist überwiegend Monero. Ja, also es sieht immer nur so ein bisschen wie so eine Schaumkrone aus von den Säulendiagrammen, was da Zcash und Dash an Private-Transaktionen machen. Monero hat, glaube ich, 78 Mal mehr Transaktionen, die Private-Feature verwenden, als Dash oder Zcash. Also man muss jetzt hier unterscheiden, für die Leute, die es nicht genau wissen, bei Zcash und Dash sind die Privatsphäre-Feature ja opt-in, also optional. Mit anderen Worten, ich muss ein Häkchen bei mir in der Wallet setzen, um sie zu benutzen. Das heißt, die wenigsten Leute benutzen sie und deswegen, es zählen jetzt hier nicht alle Transaktionen rein, die in Dash passieren, sondern es zählen eben zum Beispiel nur die Dash Private Send Transaktionen dazu. Und das sind vielleicht ein paar hundert, ja, ein paar tausend, wenn's hochkommt. Und bei Monero hier im März 2021 fast 70.000 Transaktionen. 70.000 Transaktionen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich meine, es macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn für jemanden, der Privatsphäre möchte, eher Zcash zu benutzen anstatt Monero, wenn er schon die Auswahlmöglichkeit hat. Und ich denke, dass es aber deswegen auch einfach weniger benutzt wird, die Privatsphäre-Features davon. Also ich habe genau, dass es auch viel gemeint wird, Zcash, und ich denke mal, viele machen das deswegen. Aber wirklich für private Transaktionen ist es, glaube ich, nicht wirklich besser als Monero. War nicht auch Edward Snowden ein prominenter Fürsprecher für Zcash? Ja, ist er immer noch. Wir versuchen ihn ja die ganze Zeit auf Monero Talk zu bringen, mit einfach so auf Twitter pöbeln und sagen cool, so, when Monero Talk. Auf jeden Fall, ja, Zcash ist halt auch nicht akzeptiert bei Merchants. Ja, ich meine, wenn du Zcash benutzen willst, um jetzt zum Beispiel ein VPS zu kaufen oder ein VPN, tut man sich, glaube ich, schon schwer, überhaupt Merchants zu finden, die Zcash akzeptieren. Und da musst du ja noch einen finden, der Zcash Shielded Transactions akzeptiert. Ja, weil der Merchant braucht ja auch eine Shielded Transaction, damit du ihm eine private Transaktion schicken kannst. Und da ist Monero, solange Monero akzeptiert wird, ist Monero auch mit Privatsphäre-Feature akzeptiert. Ja, dann kommen wir zu unserer Kategorie Should Have Used Monero. Maybe you need a Monero. Hier haben wir ein paar coole Geschichten, wo das Nutzen von Nicht-Monero zum Verhängnis geworden ist. Erste Artikel war, glaube ich, von mir. Leg los. Und zwar ging es da um die Stadtsparkasse Düsseldorf, die die Negativzinsen auf die harte Tour eintreiben möchte. Und zwar hat die Sparkasse Düsseldorf eben Konten gekündigt und das Geld eingefroren. Und jetzt kann man halt zu seiner Bank gehen und bitte, bitte sagen. Und in dem Artikel heißt es, als nächstes soll das Geld dieser Sparkassenkunden, es handelt sich immerhin um mehrere Millionen Euro, an das Amtsgericht Düsseldorf übergeben. Also ja, da kann man dann zum Amtsgericht gehen und darum bitten, dass man über sein Geld wieder verfügen kann. Das betrifft, glaube ich, was war das hier? Kunden, die mehr als 250.000 Euro auf dem Tagesgeld oder Girokonto haben. Also das dürfte jetzt vielleicht keinen von uns hier betreffen, aber es scheinen doch noch 1.825 Kunden gewesen zu sein. Und die gesamte Summe wird hier mit 672 Millionen angegeben, also fast 0,7 Milliarden. Ja, mit Monero wäre das nicht passiert. Ich glaube, wir brauchen so ein Jingle. Probier dann immer nach der Geschichte. Maybe you need a Monero. Ja, dann die nächste Geschichte. Der Umgang der Sparkasse Düsseldorf mit Negativzins. Wer hat die dann? Nochmal einmal ganz kurz. Kurzer Nachtrag zu dem vorherigen. Ich habe neulich eine Geschichte gehört aus Amerika. Da habe ich jetzt nur leider keinen Link zu. Da gab es eine Bank, die hat private Schließfächer angeboten. Und zwar wirklich relativ anonym. Also ich glaube, du brauchtest da irgendwie nur deinen Schlüssel und keine Ausweisdokumente. Und dann konntest du da halt an dein Schließfach ran. Und das hat natürlich auch dazu eingeladen, dass Leute, die Gelder verstecken wollten, das natürlich im großen Umfang bei dieser Bank getan haben. Dann gab es gegen diese Bank selbst, nicht gegen die Kunden, gab es Ermittlungen wegen, keine Ahnung. Und der Staatsanwalt hat dann gesagt, okay, hier ist der Durchsuchungsbeschluss, aber nur für die Bankunterlagen, nicht für die Schließfächer der Kunden. Dann ist das Sondereinsatzkommando der Polizei da reingerückt und dann, ach komm, wo wir schon mal da sind, machen wir auch eben alles auf. Haben alle Schließfächer aufgemacht, alles rausgenommen, alles einkassiert und mitgenommen. Und jetzt kann man schön dahin gehen zu der Polizei und sagen, guten Tag, mein Name ist so und so, ich hätte gerne meine Sachen wieder zurück. Ja, beschreiben Sie mal ganz genau, geben Sie mal Ihren Personalausweis und, und. Das heißt, ja, da ist die Privacy nun aufgehoben. Wenn ich dazu noch einen Artikel finde, reiche ich den nach. Ja, krass. Maybe you need a Monero. Alex, ist das nächste Thema von dir? Cannabis kaufen. Ich glaube, den hattest du in die Gruppe gepostet, Grisha. Echt? Ich meine ja. Ah, okay. Das sagt mir gerade nichts. Vielleicht habe ich tatsächlich nur die Überschrift gelesen. das Problem. Das ist natürlich dumm. Ja, es ging um CBD-Produkte, die verkauft wurden. Und die Händler hatten PayPal angeboten zum Bezahlen. Und diese Konten wurden gesperrt. Hätten sie Monero benutzt, wäre das kein Problem gewesen. Aber CBD ist doch legal. Ja, ist erstmal scheißegal. Du machst was mit Cannabis und PayPal, nicht gut. Ich habe auch davon gehört, dass, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Berlin war, aber dieser eine Shop, wo die auch Cannabis, also CBD, Tees angeboten hatten und dann auch eine Razzia hatten deswegen, wo nach Cannabis gesucht wurde und natürlich nur CBD gefunden wurde. So, das passiert auch echt öfters, auch lächerlich. Ja, habe ich auch schon öfters gehört. Ja, die nächste Geschichte ist von mir. Und zwar habe ich hier auf Twitter einen Beitrag gefunden zum Colonial Pipeline Ransomware Hack. Für die Leute, die hinterm Mond wohnen, jetzt vor ein paar Wochen war ja hier Colonial Pipeline, wurde mit einer Ransomware-Attacke von eben diesem DarkSide oder dieser DarkSide-Gruppe angegriffen. Das heißt, deren Computer wurden alle Daten verschlüsselt und eine nette Nachricht hat gesagt, hey, wenn ihr eure Daten wiederhaben wollt, also den Decryption-Key haben wollt, dann schickt doch bitte, wie viel waren es, ich glaube 5 Millionen US-Dollar in Bitcoin an die Adresse oder ich glaube, sie haben auch mit einem 20% Discount Monero angeboten, also die Colonial hätten 20% gespart, wenn sie Monero bezahlt hätten. Haben sie aber nicht. Sie haben Bitcoin benutzt und was ihr in den Shownotes findet, ist eben eine Graph-Analyse von diesen Colonial Pipeline Wallets, weil man die relativ einfach auf der Bitcoin-Blockchain tracken kann und da gibt es auch ein paar Tools, wo man die sich im Browser visualisieren kann. OXT heißt diese Seite, OXT.me. Und genau, ist ganz interessant, das einfach mal nachzuverfolgen, so welche Wallet, welche anderen Wallet was geschickt hat. Und da ist hier so ein Pfad markiert, wo man das Geld eben verfolgen kann. Und auch hier wieder Schumm, ja, wenn Sie Bitcoin anbieten, dann wird halt in Bitcoin bezahlt und dann wirst du halt auch getraced. Maybe you need a Monero. Genau. Und dann habe ich noch einen anderen Twitter-Thread gefunden, und zwar Alex Gladstein ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Das ist ein Bitcoin-Maxi, Bitcoin-Chill, würde ich sagen, den ich jetzt nicht super credible finde. Und der hat eine kurze Zusammenfassung gemacht, wie man Bitcoin Lightning so privat wie möglich nutzen kann. Und das ist sehr viele Schritte, die man da benutzen muss. Und an der Seite würde ich auch wieder sagen, wenn du einfach Monero benutzt, mach dir eine Subadresse, du kannst Geld auch churnen und deine Output-Hygiene gut pflegen, viel besser als in Bitcoin, musst dir ja gar nicht so große Gedanken drum machen. Und dann brauchst du auch diese ganzen Hoops von Bitcoin, muss man nicht durchspringen. Maybe you need a Monero. Ich finde, das ist mit den Subadressen auch gut vergleichbar oder allgemein mit Monero Operation Security. Monero ist so wie Bargeld und wenn du dann sozusagen noch auf Sicherheit und noch mehr Privatsphäre gehst in Monero, ist das so wie wenn du in einen Supermarkt gehst, aber mit einer Maske auf. Also das ist dann nochmal improved sozusagen. Ich habe auch Subadressen erwähnt in meinem Guide, was auch reingeschickt wurde. Eine Frage hatte ich noch. Ich hatte diesen QR-Code gescannt, der bei wem ist das? Bei Grisha war. Ich habe jetzt aber auf der Website gesehen, dass da noch eine andere Adresse ist als Spendenadresse. Welche ist jetzt die richtige? Die auf dem QR-Code ist meine private Adresse und ich mache so, als wäre es die von Monero Mumble. Ah, okay. Ja. Nee, Spaß. Beide Adressen sind gültig. Okay, gut. Ja, also so viel zum Thema Should Have Used Monero. Ich denke, das wird ein reoccurring Thema sein bei uns jetzt hier in der Sendung. Und genauso die nächste Sektion der Sendung, wir nähern uns auch schon dem Ende, sind noch Leseempfehlungen, Videos und Audiosachen, die wir gehört haben, konsumiert haben über den letzten Monat. Und hier möchte ich natürlich nochmal Crypto Bear schillen, den ihr auch am Anfang gehört habt. Also für die Leute, die den Podcast hören. Crypto Bear ist ein YouTube-Kanal, der Rap-Videos macht. Und zwar Rap zu Krypto, vor allem Monero. Er hat ein cooles Lied, wie gesagt, was Monero Extremist heißt, was ich cool finde. Oder jetzt hier das neueste Elon is a Normie. Und gerade für die Leute, die relativ tief im Crypto-Space drin sind, da gibt's wirklich viele coole Witze. Und ich finde, der spricht so vom Herzen und sagt viele Sachen, die ich auch so empfinde. Und die Einstellung, dass er halt so sagt, so, ich bin ein Monero-Extremist, finde ich cool, weil es gibt so die Bitcoin-Maximalisten und da steckt relativ viel schon drin. Und Monero-Extremist verkörpert für mich so diese extremistische, ja, und das meine ich jetzt nicht negativ und auch nicht gleich mit diesem Terrorismus-Kontext, sondern einfach nur Extremismus im Sinne, ich habe Prinzipien und diese Prinzipien, da bin ich extrem drin, ja, ich mache da keinen Kompromiss und finde ich einfach cool. Der hat auch, wie gesagt, noch ein paar andere coole Videos, kann man sich mal anhören und der produziert auch jetzt noch, deswegen, wenn ihr den Channel abonniert, dann kommt vielleicht das ein oder andere gut in die Inbox geflattert. Also ich finde, das ist auch allgemein das Ziel von Open-Source-Projekten, nämlich, dass die Leute daran arbeiten, nicht aus Profit wünschen oder das Ziel im Auge haben, dass sie einfach Profit machen wollen, sondern dass sie wirklich mit dem Herz für das Projekt arbeiten und wirklich was kreieren. Und ich finde, dadurch passiert auch sowas wie, dass es so viele neue, coole Ideen gibt. Ich meine, gibt's sowas bei Microsoft? Ich denke nicht. Bei Microsoft sind Leute, die arbeiten da und die machen das nur, damit sie ihr Geld verdienen. Aber die sind nicht wirklich, die stehen nicht dahinter. Und das finde ich ist bei Monero oder bei anderen Projekten ganz anders. Genau, intrinsische Motivation ist da das Zauberwort. Genau. Unser altbekannter Seth Simmons, den wir hier schon öfters erwähnt haben, der ja auch sehr viel über Monero berichtet, hat jetzt einen eigenen Podcast gestartet, der heißt Opt Out. Und da sind schon zwei Episoden erschienen, beziehungsweise eine Episode, das eine war nur so eine Intro-Folge. In der aktuellen Folge geht es um einen Talk mit Henry von TechLory oder TechLore. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber das ist ein YouTuber und der ist auch auf Twitter ziemlich aktiv. Mit dem sprechen sie relativ allgemein über das Thema Privatsphäre, also Messenger und ja. Ah, genau, dieser TechLory hat auch ein Video über verschiedene Privacy-Messenger gemacht, ne? Das habe ich gesehen und ich glaube, darüber sprechen wir da in dieser Folge. Ich finde, vielleicht könnte man das so mal in diesen, keine Ahnung, hier mal ansprechen. Also das ist vielleicht, es geht hier vielleicht um primär um Monero, aber auch sowas wie private Messenger oder auch, was wir angesprochen hatten, AOSP-ROMs, die jetzt nicht das normale Stock-Android sind. Ich finde, dass man darüber auch mal reden kann, weil das ist alles sehr interessant. Genau. Ich meine, wir sprechen hier so viel über Monero, aber das ganze Ökosystem und die Plattformen, auf denen wir Monero betreiben, gehören halt auch irgendwie zum Thema Security, ne, oder Privacy. Was bringt dir es, Monero zu nutzen, wenn dein Computer komplett verwanzt ist? Ja. Genau, dann habe ich noch zwei Empfehlungen, beziehungsweise ich empfehle zweimal eigentlich den gleichen, und zwar Luke Smith, finde ich, einen sehr coolen Charakter. Falls ihr den noch nicht kennt, der ist auf YouTube und Odyssey und so auch ein paar alternativen Plattformen vertreten. Der macht so Videocontents hauptsächlich zu Linux, aber er hat jetzt auch vor kurzem sich positiv zu Monero geäußert und war jetzt vor ein paar Tagen in Monero Talk. Ich habe mich ultra hart gefreut, als ich das gesehen habe, und ist auf jeden Fall eine sehr gute Folge, kann man sich anhören. Und da verlinke ich auch einmal den Monero Talk eben mit Luke Smith und einmal ein Video von Luke Smith, wie er erklärt, wie man sich eine Monero Wallet macht. Und ja, Sehr cool. Dann zum Schluss, Unknown, willst du noch mal ein paar Worte zu deinem OPSEC-Guide verlieren und vielleicht auch dem YouTube-Channel, den du am Anfang angesprochen hast? Ach so, ja, ich hatte halt einfach die Idee mit einer Freundin, die aus Russland kommt, also die Russisch sprechen kann, und ich, der eigentlich Englisch und Deutsch sprechen kann, dachte ich, dass wir einen YouTube-Kanal machen, wo es primär um Monero geht, primär um Monero Noob-Friendly Guides, also für Leute, die vielleicht neu in der Szene sind oder die sich einfach ein bisschen mal umgucken wollen, einfach mal gute Guides einfach auf YouTube bringen, weil, oder auch auf der Odyssey, weil da gibt's einfach zu wenig, finde ich. Also vor allem in der deutschen Szene und vor allem auch in der russischen Szene ist da fast gar nichts. Und es gibt da diese paar Guides, aber zwischendrin sieht man diese ganzen Preis-Analytik-Videos, die einen überhaupt nicht interessieren, wo irgendwelches Clickbait gemacht wird. Und ich finde, da muss man mal ein bisschen qualitative, gute Videos reinbringen. Und Operation Security ist, finde ich, auch relativ wichtig. Auch in Monero. Monero ist an sich auch untraceable, aber trotzdem gibt es diese Faktoren wie KYC oder Exchanges, auf denen man sein sollte und auf welchen nicht. Und ich finde, darüber muss auch geredet werden, weil keiner will sein Geld verlieren, weil er irgendein Free Wallet benutzt, was irgendein Scam ist, oder der, weil er seine Monero nicht mehr withdrawen kann von irgendeinem Exchange. Also deswegen habe ich das auch gemacht. Ja, sehr nice. Hat euer YouTube-Kanal schon einen Namen? Ich habe mir jetzt noch keinen Namen ausgedacht, aber ich kann schon mal den Link, also den Channel reinsenden, wenn ihr wollt. Aber den Namen, bei dem bin ich mir noch nicht so sicher. Alles klar, dann kann man ja schon mal abonnieren und dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Jo. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende von den Shownotes angelangt. Und vielleicht für die Zuhörer, die jetzt wirklich das gemacht haben, was wir am Anfang gesagt haben und immer mal wieder während der Folge auf die Shownotes geschaut haben und da vielleicht mal ein paar Links angeklickt haben, würde mich sehr interessieren, wie dieser Flow ist und ob euch das gefällt. Da könnt ihr uns natürlich, wie erreicht man uns eigentlich am besten? Auf moneromumble.de, das ist unsere Webseite, da findet ihr Kontaktdaten zu mir, zu Grisha, zu Till, ihr findet unsere Spendenadressen, ihr findet unsere Teamspendenadresse und ja, die Folge, die Shownotes. Deswegen guckt einfach mal da vorbei und wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Ich glaube, man kann auch Kommentare unter die Folgen bei WordPress schreiben. Nein, nicht mehr. Nicht mehr, okay. Ich habe noch was. Recht witzig. In der letzten halben Stunde wurden nur 3 Monero-Blöcke gemeint auf dem Mainnet. Ist auch mal selten. Hast du jetzt deine riesen Mining-Farm runtergefahren, um mit uns zu podcasten? Und deswegen gehen keine Blöcke mehr durch? Nee, die läuft noch. Ist einfach Zufall. Und zur Transparenz, wir haben heute 2 Spenden erhalten. Ist witzig, wir haben seit 270 Tagen keine Spende mehr erhalten. Aber heute kamen gleich 2 rein. Insgesamt so 0,034 XMR. Mega cool, vielen Dank. Das zahlt unsere Serverkosten, die wir da haben. Und wir investieren ja auch hin und wieder mal ein bisschen in Mikrofone und sowas. Mega cool, wir freuen uns darüber. Vielen Dank dafür. Ich wollte mal fragen, wo denn die Shownotes sind oder ob ihr einfach damit den Chat meint. Die Shownotes siehst du dann auf moneromumble.de, wenn wir die Folge veröffentlichen, aber auch wenn du deinen Podcatcher nutzt und der die Folge runterlädt, dann auch dort in der Beschreibung findest du dann alle Links und Beschreibungen. Okay, danke sehr. Gut, bleibt noch die Terminankündigung zur nächsten Sendung und zwar wie gewohnt, also hoffen wir es natürlich, der 2. Sonntag im nächsten Monat, das wäre dann der 11.7. ab 18 Uhr in unserem Jitsi-Kanal und vielleicht kriegen wir dann auch den Livestream auf YouTube rein, aber gehen wir mal von aus, dass das klappen wird. Ja, bis dahin. Ich muss übrigens sagen, ich fand das richtig cool, das am Morgen zu machen. Vielleicht die Uhrzeit dauerhaft wechseln. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Können wir ja nochmal intern besprechen dann. Aber genau, guckt einfach. Also ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Das ist immer eine gute Anlaufstelle. Der Twitter-Kanal von uns ist moneromumble.de. Alles klein, alles in einem Wort einfach. Und genau, falls sich was ändern sollte, dann werden wir es natürlich auch da posten. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir die Show an der Stelle zu. Hat mich auf jeden Fall gefreut, mit euch zu quatschen. Anna, und ich fand es cool, dass du noch zu uns gestoßen bist und dich so aktiv eingebracht hast. Und an alle Zuhörer, hat mich natürlich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ihr abonniert den Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den YouTube-Kanal, falls ihr es auf YouTube schaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. I want Monero, I don't want no cash. I want Monero, I don't want no dash. I want Monero, no bitcoins, cause when they track it, it feels like trash. I want Monero, I don't want no cash. I want Monero, I don't want no dash. I don't want no bitcoin, cause when they track it, it feel like trash. I got an undisclosed amount. All I wanna do is scream and shout. You cannot track me, you cannot trace me. All that is left is for you to hate me. Privacy matters, privacy matters. My pockets get fatter, my pockets get fatter. I'm feeling comfy, I'm feeling comfy. Knowing my wallet is private. Atomic swaps are coming so soon. When it does, the price gonna boom. Wait till you see it, you won't believe it. Wait till you see it, you cannot see it. I want Monero, I don't want no cash. I want Monero, I don't want no dash. I want Monero, no bitcoins, cause when they track it, it feels like trash. I want Monero, I don't want no cash. I want Monero, I don't want no dash. I don't want no bitcoin, cause when they track it, it feel like trash. I want Monero, I don't want no cash. I want Monero, I don't want no dash. I want Monero, no bitcoins, cause when they track it, it feels like trash. I want Monero, I don't want no cash. I want Monero, I don't want no dash. I don't want no bitcoin, cause when they track it, it feel like trash.